Claudius von Korns heitere Lesung. Grüßix, seid Irix, liebe Organismix, Liebix Organismix. Guten Tag. Wir haben heute viel vor uns. Ja, wir machen wieder eine Kombi-Folge. Genau, aber das muss man auch als Kombi machen. Ja, wäre albern. Ja. Alberner Helge. Alberner Helge, ja, ja. Und deswegen haben wir heute leider schon wieder kein Fundstück der Woche. Was ich ein bisschen schade finde, aber... wenn wir schon zwei Bücher hier behandeln, was uns vermutlich an den Rande des Nervenzusammenbruchs bringen wird, ja, dann müssen wir leider auf das Fundstück verzichten. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Bücher, die wir heute besprechen, so eine Art Sammelsurium an Fundstücken sind. Ja, und außerdem sind wir hier auch nicht im Müttergenesungswerk. Das wird ja oft fälschlicherweise angegeben. Ja, dann könnten wir ja auch hier das da hinten dran machen. Warum? Ja, weil der Bill Clinton da vorne auf dem Buch drauf ist. Mhm. Und der Bush. Der alte, ja. Aber 5 Personen sind drauf und von den 5 sind 3 aus Großbritannien. Da hast du völlig recht. Es wäre gut, wenn diese nicht existente Entität mal die Königin rasieren würde. Ja. Kurz zu einigen organisatorischen Punkten. Ich darf an der Stelle voll stolz verkünden, dass wir heute das 25. Sendungsjubiläum feiern. Jawohl. Niceness. Ach so. Was macht man an 25. Jubiläen? Man schenkt sich Silberbesteck. Ich hatte keine goldene Uhr in der Postbox. Ich rechne das den Hörix übel an. Apropos, kannst du mal bitte auf die Seite gehen und gucken, wer jetzt tatsächlich die meisten Rätsel von der letzten Folge gelöst hat? Ja, das ist der Fliegenschubser. Ah ja, okay. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, denn dem schuldest du, was auch immer du ausgelobt hattest. Ja. Eine heiße Nacht? Oder was war das? Dr. Kurz! Was war's nochmal? Kekse oder Bonbons oder sowas. Aha, also das heißt... Spinnst ja wohl. Wieso? Heiße Nächte waren noch in letzter Zeit öfters mal... Ja, aber es hatte noch jemand anders das Half-Life-Rätsel gelöst. Dem willst du auch was geben? Ja, das eigentlich war das für das Half-Life-Rätsel. Ach so. Ja, das kann ja keiner an. Ja, dann sind jetzt Dix, Hörix, Fliegenschubser und hier mit die Kassetten. Der Roman. Ah, alles klar. Also, der ein alter, bewährter Kommentator ist und auch, glaube ich, schon mal den Orden hatte und sich ein Musikstück ausgesucht haben durfte. Mhm. Ja. Also Roman und Fliegenschubser haben beide den Claudi-Preis gewonnen. Genau, also der Roman hat auch ein Metallica-Stück gelöst, aber tatsächlich hat der Fliegenschubser alle gelöst. Sogar Wherever I May Roam, das ja wirklich fortgeschritten war. Mhm. Also meldet euch mal, schreibt am besten an die Lesestunde E-Mail-Adresse eure Privatadressen, damit wir euch die NSA auf den Hals hetzen und Kekse schicken können. Und einen Umschlag mit Anthrax. Yeah! Also der Band natürlich, obwohl das kein gutes Geschenk wäre. Ja. Ich höre das nicht gern, ich habe das auch nie gern gehört. Vielleicht hört euch da Mehl rein. Vielleicht. Mein Vater hat das gehört und ich fand es immer grauenvoll. Also falls ihr euch traut, den Claudi-Preis zu bekommen, dann schreibt uns, wie wir euch den zuschicken können. So, dann ist die heutige Folge schon wieder von unserem sehr netten Stammhörer Michael S. Ins Werk gesetzt worden. Wir wollten eigentlich was anderes machen, aber was der uns jetzt in Nacht- und Nebel-Aktion geschickt hat, ist derartig großartig, so wie es jedenfalls vom Cover her aussieht, dass wir das vorziehen wollen und auch ein würdiges Jubiläum damit feiern. Ja, auf jeden Fall. Auch super ist von Michael, dass der uns wieder, oder mir wieder, neue Styroporflieger geschickt hat, weil der alte arg ramponiert ist von diversen Abstürzen. Ja, das ist vielleicht keine gute Idee, die im Wohnzimmer die ganze Zeit. Wo denn sonst? Ich habe doch. Auf freier Fläche. Nein, nein. Wir haben einen Garten da unten. Ja, da warst du ja auch schon so oft. Da war ich schon dreimal. Zum letzten Mal, als mir was runtergefallen ist vom Balkon in diesen Garten. Ja. Das war letzte Woche oder vorletzte. Wahrscheinlich ein Hinkel. Ja, vermutlich. Gut, das heißt also vielen Dank an den Michael S. mal wieder für die Bestückung. So, haben wir jetzt alles offizielle geklärt? Glaub schon, oder? Ja, dann. True Survivor von David Hasselhoff ist übrigens echt ein cooles Lied. Auf so eine trashige, coole Weise. Das sollte ein Iguana Farts in a Bathtub sein. Ich habe das gesehen, auf die Frage, können Echsen furzen? Okay. Gut, danke, Dr. Kurz. Jetzt würden wir wohl mal eröffnen, was wir überhaupt lesen heute. Ja, mach das doch mal. Also, wir haben ein Buch, das in zwei Teile geteilt ist. Es heißt Das größte Geheimnis, Teil 1 und 2. Das ist also, wie sich unschwer erkennen lässt, kein kleines und auch kein mittleres Geheimnis. Nicht mal ein großes Geheimnis, sondern es ist das größte Geheimnis. Ja, und damit ist kein Grammar-Superlativ gemeint, also einfach nur der Positiv eines Wortes, sondern vermutlich Dings. Ja, kann Rhonda Birne mit ihrem Sekret aber einpacken hier. Ja. Ja, der Untertitel ist jeweils gleich. Es steht, dieses Buch verändert die Welt. Was hast du eigentlich für ein Problem? Guck mal, wie der Mann heißt. Der Autor heißt David Icke und deswegen findet Cornelius, dass er jetzt hier den Swing raushängen lassen muss. Wer hat das Lied erkannt? Claudia natürlich nicht, weil die nie was erkennt, was nicht Lady Gaga ist oder so. Stimmt, das höre ich auch den ganzen Tag. Eben. Das sagst du nur, weil das gerade bei Domme frisst viel im Fernsehen kam. Weil, nee, weiß ich nicht. Du hättest da auch stattdessen einsetzen können, wie heißt dieser andere DJ Pogo? Was? Dieser Tanzmichel aus der Schweiz. Oh, DJ Bobo! Geil, das ist ja schon ewig hier. Ja. Das Ding gibt's doch gar nicht mehr. Den gibt's doch nicht mehr. Nein, den gibt es nicht. Der macht doch jetzt hoffentlich nichts mehr. Ja, so bringt das nichts, ne? Ja. Ja, das ist Claudias Lieblings in Anführungszeichen Künstler. So, also dieses Buch verändert die Welt. Was heißen müsste, dass das erste die Welt verändert und das zweite auch? Das heißt, die Welt müsste jetzt zweifach verändert sein. Das ist ja kein Widerspruch. Ja, ja, ja, nur. Gut, was haben wir drauf? Wir haben ein relativ, also das, die Schrift ist in schrecklichster Word-Art-Manier da drauf gemacht. Ja, also es ist im Grunde genommen, hat er das gecopy-pasted und auf das Cover des ersten Teils ist ein helles Blau, das zweite ist ein dunkles Blau, ein Mitternachtsblau. Ansonsten identisch, bis auf Teil 1 und 2 in römischen Buchstaben. Und David Icke ist unterschiedliche Farbe, wa? Mhm. Ich glaube, ich lese das Buch heute auch mal auf Berlinerisch, oh, weißt du? Weil ja, wenn der Typ, wenn der Kunde schon so heißt, dann ist das ja wohl nur angebracht, wa? Ja. So, also wir und das Logo, wie sieht denn das Logo von dem Buch hier aus? Ja, kannst du aufhören? Nee, das kann ich nicht. Weißt also, du, das geht nämlich nicht. Wir haben zwei konzentrische Kreise. Der innere ist ausgefüllt von der Erdkugel, die irgendwie so einen gelben Halo zu haben scheint. Und der äußere Kreis ist mit allerlei Symbolen ausgefüllt. Zum Beispiel ist da Bill Clinton, dann der Bush Senior, die Queen, ihr Ehemann. Und das Schild von der Exxon Valdez war die Freiheitsstatue. Hier dann die NATO. Was für ein Schild? Na, von der Exxon Valdez hier. Was, da, kiekse. Was ist das? Das Schiff da, wo mit dem Öl, wo es untergegangen ist. Ah, okay. Ja, hier von der Zine, wie heißt das? UNICEF da. Ja. Irgend so eine Flitzpiepe in so einer Uniform. Das war ist hier der Mann NATO-Flagge, von der Alten hier. Der Illuminatenpyramide, also alt, was hier in der Verschwörungstheorie Rang und Namen hat, war. Mhm, genau, dann sind da noch irgendwelche Freiheitsstatue ist drauf. Eine Astrologie-Scheiße und dann noch ein paar Flaggen und ein paar Säulen und eine Vase und Prinzessin Diana. Ja, die hattet ja wohl auch hinter sich. Das ist richtig. So. So, was steht hinten? Oh Gott, wow. Der Typ sieht auf dem ersten Band noch so wie so ein leicht verstrahlter Opi aus, aber auf dem zweiten sieht er aus, als wäre der komplett verrückt. Auf dem ersten Bild lächelt er. Da steht er vor der Hecke in seinem Garten mit seinem Freizeithemd und guckt wie so ein Yeah, ich hab gerade ein Buch geschrieben und du nicht, Gesicht. Auf dem zweiten sieht er aus, als wäre der irgendwo gestört worden bei. Also der hat einen Polunder an, in dem offensichtlich eine Sonnenbrille hängt, die man nur noch halb sehen kann, und so eine modische Sportjacke aus dem Aldi. Die Haare hat er ein bisschen länger. Also so vielleicht schon so eher so, ja, sieht das aus, so was das Wissen mit mir gemacht hat. Aber egal, ich hau trotzdem eins raus. Ja, also unten steht da noch dran, ein Buch wie eine Bombe. Und jetzt darfst du den äußerst langen Klappentext lesen. Der ist auf beiden Büchern gleich, das habe ich schon überprüft. Das ist vorteilhaft, auch merkwürdig, weil man dann ja eigentlich auch nur eins von den Dingern lesen könnte. Ja, nun. Aber ich bin mal gespannt. Moment mal. Ja, werden wir gleich sehen, ob die sich überhaupt unterscheiden. Ich weise übrigens an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass wir die Bücher, die wir bis jetzt gelesen haben, signieren und verschenken. Außer der Sender möchte sie wieder zurückhaben. Ja, natürlich. Aber die meisten wollen die ja nicht zurückhaben. Und wir wollen die nicht behalten. Und so kann man ja Menschen Freude machen. Ich würde sogar sagen, wir schreiben da ein Gedicht rein. Ja, Claudia kann gerne auch Gedichte da reinschreiben. Ich habe heute auf meine Pharmakologie-Klausur auf die Rückseite ein Gedicht über den Sympathikus geschrieben. Ja, viel besser als die Fragen korrekt zu beantworten. Ich habe die korrekt beantwortet, aber dann hatte ich noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, was solltest du da auch sonst machen? Was denn? Ein Buch lesen. Kann ich nicht, ich hatte nur meine Stifte und die Klausur. Als Kind habe ich mich immer darüber gewundert, wie es sein konnte, dass ein paar winzige Inseln, die man auf dem Globus kaum erkennen kann, ein Empire schufen, das die gesamte Welt umspannte. Was? Jetzt sind mir die Gründe dafür klar. Es war überhaupt nicht das große britische Empire, es war das Reich der babylonischen Bruderschaft. Ach so, wow, das fängt ja schon gut an. Ja, das ist so. Offene Kontrolle lässt sich niemals lange aufrechterhalten. Denn irgendwann werden die Leute rebellieren. Verdeckte Kontrolle hingegen kann man bis in alle Ewigkeit ausüben, denn niemand rebelliert gegen etwas, von dem er überhaupt nicht weiß, dass es existiert. Eine Person, die sich einbildet, frei zu sein, wird sich niemals darüber beklagen, gefangen zu sein. Ja, so wie sich die Marionette ihrer Fäden nicht bewusst ist, sind wir alle nur irgendwelche kleinen Schachfiguren auf dem Brett der Mächtigen. Ja. Ja. So, die Wahrheit über das, was vor sich geht, ist so bizarr, ein schönes Wort, dass die meisten Menschen sie nicht glauben wollen. Und dies ist die beste Voraussetzung für eine immerwährende Kontrolle, die von niemandem in Frage gestellt wird. Sie nahmen das esoterische Wissen, die Erinnerung und das Verständnis der wahren Geschichte und hielten es geheim. Uralte Überlieferungen wurden weitestgehend zerstört oder in geheimen Bibliotheken der Bruderschaft versteckt. Viele von ihnen befinden sich unter dem Vatikan. Angebracht, angebracht. Das steht in Kursivschrift unter dem Bild von dem netten Opa. Dann steht in nicht-kursiver Schrift auf der anderen Seite des Buchrückens. David Ickes aufrüttelndes und explosives Buch behandelt unter anderem den Hintergrund über den Mord an Diana, Prinzessin von Wales. Doch die unglaublichen Informationen, die in diesem Buch enthüllt, betreffen jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Kannst du wieder normal lesen? David Icke belegt detailliert und mit überzeugenden Beweise, dass unser Planet seit Jahrtausenden durch dieselben miteinander verbundenen Blutlinien kontrolliert wird, wa? Er beschreibt, wie sie die großen Religionen schufen und das spirituelle und esoterische Wissen unterdrücken, dass die Menschheit aus ihrem geistigen und emotionalen Gefängnis befreien könnte. Ja, danke. Dies beinhaltet die erschütternde Enthüllung über die wahren Ursprünge des Christentums und der anderen großen Religionen sowie über unterdrücktes Wissen, das uns darüber aufklärt, warum wir jetzt in eine Zeit unglaubliche Veränderungen eintreten. Das sagen immer alle und es hat sich nichts verändert. Alle esoterischen Bücher sagen, jetzt verändert sich alles und es verändert sich nichts. Ja, ich sage das ja die ganze Zeit, dass das immer alles dasselbe ist. Es ist immer dasselbe. Nein, diesmal haben wir vielleicht Glück und es sind Reptiloiden drin. Ja, du schummelst denn. Du weißt, dass der Michael das schon gespoilert hat. Nein. Nein. Das größte Geheimnis legt auch den wahren und unglaublichen Hintergrund der britischen Königsfamilie offen. Durch einen enormen Forschungsaufwand und zuverlässige Kontakte ist es David Icke gelungen, herauszufinden, warum und wie Diana, Prinzessin von Wales 1997 in Paris ermordet wurde. Ein Teil dieser Informationen stammt von einem Obdachlosen, der sich auf einer Parkbank zu viel Alkohol in den Kopf geschüttet hatte. Von einer Kontaktperson, die 9 Jahre lang eine enge Vertraute von Diana war. Also. Diese Informationen wurden nie zuvor veröffentlicht. Das größte Geheimnis ist ein einzigartiges Buch und es wird die Welt verändern. Wer es liest, wird danach nicht mehr derselbe sein. Wollen wir mal kurz gucken, ob die übrigens aus dem Moskito Verlag sind, die eigentlich vom Inhaltsverzeichnis genau identisch vielleicht? Nee. Ganz anders. Oh, nein. Guck mal, hier ist noch ein schöneres Bild von ihm. Da schaut er so verträumt in die Lüfte. Ja, das ist das gleiche Bild wie auf dem hinteren Ding, nur im Profil. Ja. Da hat er dann, guckt er dann so an einen fernen Fixpunkt. Wow, du machst das Buch auf und schon im ersten Satz kommt Reptiloid vor. Ja, bitteschön. Aber das ist ja auch der zweite Teil. Claudia spoilert hier schon wieder mal. Entschuldigung, wir fangen jetzt an mit dem ersten Teil. Ich hoffe, das riecht extrem nach Zigaretten, das Buch. Ich hoffe, dass das nicht von Michael kommt. Denn ich möchte nicht, dass der früh beim Rauchen stirbt. Ja, das wäre nicht so gut. Michael, komm wenn, schon. Wenn du das bist, hör doch mal auf, Junge. Komm schon. Kannst du das nicht machen. Copyright 2004 ist das erschienen. Titel der Originalausgabe ist The Biggest Secret übrigens. Ah, der. Ja, da haben wir schon wieder das Sekret. Ist die Frage, ob das eine, wie sagt man, vergleichende Werbung mit Rhonda Birne ist, weil das ist ja ein größeres Sekret als normale handelsübliche. Ah, das scheint also kein Deutscher zu sein. Ach Quatsch, das hat er einfach nur deutsche Übersetzung. Ja, und das Papier ist geduldig. Wie soll der überhaupt heißen? David Icke? Guck doch mal. Wozu haben wir den? Diesmal die Widmung. So, Widmung. Für Credo Mutwa, einen höchst erstaunlichsten Menschen, den ich meinen Freund nennen darf. Höchst erstaunlichsten Menschen. Okay? Weil hier steht korrigierte Auflage. Ein britischer Publizist und ehemaliger Fußballprofi. Okay. Das macht's besser. Oh wow, kennt man den etwa? Ja, ich natürlich nicht. Als ob ich mit irgendwelchen ledertretenden Simpeln mich auskennen würde. Ja. Also hier steht vorne drin, korrigierte Auffassung schon im ersten Satz, einen höchst erstaunlichsten Menschen, den ich meinen Freund nennen darf. Gut. Für Linda, für ihre unerschütterliche... Ja, ein Superlativ reicht ja nicht. Für ihre unerschütterliche Unterstützung, egal was kommen mochte. Eine erstaunliche Frau. Mag er das Wort erstaunlich eigentlich? Für Alice, meine kleine Schwester, und ihren Beistand, wenn ich ihn am meisten benötigte. Für Royal und Pamela, für ihre großartige Arbeit in Amerika. Mein Dank geht auch an Brian Desborough für das Lesen des Manuskripts und für zusätzliche Informationen. An Jean für das Korrekturlesen, an Gary für die Indexerstellung, das kann er natürlich nicht selber. Und an Sam für ihr Layout und die Illustration. Schon wieder ein Bild von dem. Ja. Da ist er so ein hey, nehmt alle Perlweiß und ein schwarzes Hemd und Pferde sind gut aus. Aber vor allen Dingen, wenn der mal ein Fußballprofi war und dann bestimmt so berühmt ist und so oder was auch immer, wieso kauft er sich dann nicht einen ordentlichen Fotografen und nimmt nicht irgendwie seine Mutter, die... Weil wie viele Fußballprofis sein Geld damit rumgebracht hat, Kokain von den Hinterteilen von kommerziellen Genitalrhythmuskoordinatorinnen zu schniefen und dann irgendwann mit 40 gemerkt hat, scheiße, mehr als ich Bälle an die Omme kriegen kann ich gar nicht. Ja. Und was gelernt habe ich auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Schreibe ich ein Buch. Ja. So, dann steht hier noch eine freie Welt. Und das fängt gleich mit einer Frage an, die sich jeder mal stellen sollte. Bin ich ein Außerirdischer? Gehöre ich zu einer neuen Rasse auf Erden, die von Außerirdischen mit irdischen Frauen gezeugt wurde? Tut mir leid, aber es ist bereits Zeit für... Da wird das Buch noch nicht mal angefangen. sind meine Kinder die Nachkommen der ersten interplanetarischen Rasse? Wurde der Schmelztiegel einer interplanetarischen Gesellschaft auf unserem Planeten bereits erzeugt, ebenso wie der Schmelztiegel der irdischen Nationen vor über 200 Jahren in den USA etabliert wurde? Oder bezieht sich dieser Gedanke auf Dinge, die in der Zukunft kommen werden? Ich denke, dass ich das Recht habe, solche Gedanken zu denken und solche Fragen zu stellen, ohne von irgendeiner Behörde mit einer Haftstrafe bedroht zu werden. Ich glaube, der wird eher von seinen Verwandten mit einer Einweisung bedroht. Angesichts einer starren, doktrinären, selbsternannten, absolut skrupellosen Drama-Button! Mitternacht in Trinidad, du bist krank. Schwer krank. Hierarchie, oh, okay. Wenn der gar kein Berliner ist, hat das ja nicht so viel Sinn ergeben, weil ich das eben auf Berlinerisch gelesen habe. This goes out to you. Angesichts einer starren, doktrinären, selbsternannten, absolut skrupellosen Hierarchie von Wissenschaftlern, die alles mit einer Zensur belegen, scheint es leichtsinnig und dumm, solche Gedanken öffentlich zu äußern, ja. Von wegen Zensur. Soweit ich das verstanden habe, sitze ich hier und lese die Scheiße vor. Nix Zensur. Aber es ist schon klar, dass Wissenschaftler dem suspekt sind, denn die machen etwas, was er noch nicht sehr oft gemacht hat, nämlich denken. Ja. Jeder, der bösartig genug ist, könnte sie missbrauchen. Dennoch muss das Recht, Unrecht zu haben, bewahrt werden. Wir sollten keine Angst haben, einen Wald zu betreten, weil es dort Wildkatzen geben könnte. Random. Wir sollten unser Recht auf kontrollierte Spekulation nicht aufgeben. Es sind ganz bestimmte Fragen, vor denen die Hüter des etablierten Wissens Angst haben. Du zum Beispiel, Wissenschaftler. Wir stehen gegenwärtig auf der Schwelle eines neuen kosmischen Zeitalters. Und wir müssen auf unserem Recht bestehen, neue, ja selbst dumme Fragen zu stellen, ohne dafür bestraft zu werden. Absolut. Das hat er gar nicht selber geschrieben. Der Wissenschaftler Wilhelm Reich in seinem Buch Contact with Space. Reich starb am 3. November 1957 in einem Gefängnis in den USA. Da, da, da. Inhaltsverzeichnis. Zeit der Entscheidung fängt an. Ich wette, dass er einfach nur deswegen im Knast ist, weil der seine Steuern geprettet, wie diese ganzen Spackos. Aber der war ein Wissenschaftler. Der war bestimmt nicht eingesperrt wegen, wir müssen den entfernen, damit der nichts sagen kann. Sondern einfach nur, für sie gilt auch die Steuerpflicht und sie wandern jetzt ein. Okay, pass auf. Einleitung. In der Einleitung steht gleich eine Warnung. Kapitel 1 heißt, sind die Marsmenschen gelandet? Kapitel 2 heißt, bloß nicht die Reptilien erwähnen. Okay, sollen wir mal ein paar Reptilien erwähnen? Komm schon. Ist ein Iguanodon ein Reptil? Absolut. Echt? Aber das ist so riesig. Stimmt, Dinosaurier. Okay, mehr Echsen. Komm schon. Das hier ist mein Beitrag zu Reptil. Verstehen Sie? Ja, nur was hat das jetzt? Reptil! Mehr fällt mir dazu nicht ein. Du bist Biologe, du musst ein paar Reptilien kennen. Ja, sicher. Zum Beispiel, bloß nicht die Reptilien erwähnen! Grisou? Und, wie heißt dieser andere kleine Scheißer? Hier, Graf Varzula, das kleine rumänische Warzenmännchen. Fingur? Kapitel 3, die babylonische... Eberhard, wie heißt der? Fuchur? Nein! Der ist kein Reptil, spür auf, mir in den Mund zu spucken. Beschwerst du dich da sonst auch nicht drüber? Bei deiner Mutter. Wie heißt der denn jetzt? Das hat sich so falsch angefühlt. Wer oder was? Da, Ach so. Ich hab's vergessen. Toblerone oder so ähnlich. Ich komm gleich drauf. Peter Maffay. Nein, der ist doch kein Reptil. Aber du hast gesagt, das kleine rumänische Wahnsinn. Ja, der hat den erfunden. Chabaluga. Ja, den meine ich, den meine ich. Und Frau Malzahn war auch ein Reptil. Und die uralte Morla. Alter, was habe ich drauf an literarischen Ich habe dich nicht nach deinem literarischen Wissen gefragt, sondern nach deinem biologischen Wissen. Und darüber solltest du dich mal wundern. Smaug war auch ein Reptil. Ist die einäugige Hosenschlange eigentlich auch ein Reptil? Insofern hat natürlich jeder einzelne männliche Mensch auf der Welt einen entsprechenden Reptiloiden. Spionageanhang. Peniswitze und wir sind noch nicht mal im ersten Kapitel. Traurig. So, bloß nicht die Reptilien erwähnen. Einatomiges Gold, Kapitel 3, die babylonische Bruderschaft, Kapitel 4, die Söhne der Götter, Kapitel 5, der Sieg des Kreuzes, Kapitel 6, das britische Imperium, Kapitel 7, Ritter der Sonne. Die schwarze Sonne, oh, Nazi-Kram. Oh, und hohle Erde, in der Tat. Und fliegende Untertassen, alles dabei. Prima. Niceness, okay, fangen wir einfach mal von vorne an. Einleitung, Zeit der Entscheidung. Wir stehen am Anfang unglaublicher kosmischer Veränderungen. Wir befinden uns an einer Kreuzung, an der wir Entscheidungen zu treffen haben, die das Leben auf der Erde weit in die Zukunft hinein beeinflussen werden. Wir haben jetzt die Chance, die Türen unseres geistigen Gefängnisses zu öffnen, in dem die Menschheit seit Tausenden von Jahren eingesperrt ist. Wir können es aber auch zulassen, dass die Kräfte, die uns bisher kontrolliert haben, ihre Pläne in Bezug auf die geistige, emotionale und spirituelle Versklavung jedes Menschen auf der Erde mit einer Weltregierung, einer Weltarmee, einer Zentralbank, einer einheitlichen Währung und einer mit Mikrochips versehenen Menschheit endlich verwirklichen. Okay. Ich weiß, dass das fantastisch klingt. Aber wenn die Leute sich einmal einen Augenblick lang von ihren Seifenopern und den albernen Game-Shows abwenden könnten. Vor allem sind oder die Game-Shows, sind vor allem das, was hier albern ist. Und um ihr Gehirn einzuschalten, dann sehen sie, dass diese Ereignisse nicht irgendwann einmal geschehen könnten. Sie geschehen jetzt, in diesem Augenblick. Die zentralisierte Kontrolle der globalen Politik, der Industrie, der Banken, des Militärs und der Medien macht enorme Fortschritte. Ich wette, dass es auch bald um die Juden geht. Ja, das sind aber wahrscheinlich Reptiloiden oder so. Also, okay. Oder was sind die nochmal? Freimaurer, Juden, Reptiloiden oder so irgendwie sowas? Alles. Ja. Man hat bereits den Vorschlag gemacht, Mikrochips direkt unter die Haut zu implantieren und wahrscheinlich hat man dies schon bei einigen Personen durchgeführt. Ach, da gab es ja den anderen, der gesagt hat, Impfungen sind nur... Das war dieser neue germanische Medizintyp. Impfungen sind nur dafür da, dass jüdische Ärzte dir Mikrochips unter die Haut machen können. Ah, nee, es war nicht Impfungen, sondern nicht zu vergessen, nicht, Krebsbehandlung. Nicht zu vergessen, nicht nachweisbare Mikrochips. Ah. Das Buch hat übrigens bei Amazon die klassische Crackpot-Bücherbewertung, nämlich fast ausschließlich 5- und 1-Sterne-Bewertung. Mhm. Das ist immer ein gutes... Wenn man statt einer Normalverteilung eine extrem zweigipflige Verteilung mit außenliegenden Gipfeln hat, ist das immer ein guter Hinweis auf Crackpot-Bücher. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen schlechten Witz über zweigipfelige Verteilungen machen soll. Ich habe es gelassen. Aber es wäre echt witzig geworden. Nein. Doch. Nein. Ich finde es sehr gut, dass da gegenüber steht, links 5 Sterne, die Wahrheit, Ausrufezeichen. Rechts 1 Stern, geniales Buch, um jemandem zu erklären, was Paranoia ist. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Das Schlimme ist, dass der Typ das ja vermutlich wirklich glaubt. Also das heißt, der hat den Drang, den schmerzlichen Drang, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie diese also Wahrheit. Die Tatsache, dass hier zwei davon liegen. Und dass er hat sich, heißt, dass das erste wahrscheinlich irgendwie fünf Leute gekauft haben und dann hat er gesagt, geil, ich habe noch genug Scheiße im Kopf, um noch so ein zweites Ding da voll zu machen. Mach mal Copy-Paste, Cover wird dunkler, Rückseite kann man einfach gleich lassen. Weil genau so läuft das. So läuft das. Das können wir jetzt... Also, wenn erst einmal theoretische Pläne aufgestellt werden, dann werden sie auch irgendwann einmal in die Praxis umgesetzt. Das können wir jetzt an den zahlreichen Fusionen riesiger Banken und Industriekonzerne erkennen oder an der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation und den zahlreichen anderen globalen Institutionen wie der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds, falsch geschrieben, und den G7-G8-Gipfeln. Hinter dieser konstanten und koordinierten Zentralisierung steckt eine Gruppe von Familien, da haben wir es schon, Wetten, die Rothschilds, die miteinander verwandt und verschwägert sind und die man bis zu den alten Kulturen des Nahen und Mittleren Ostens zurückverfolgen kann. Ja, weil die Sumerer ja auch schon so viel aufgeschrieben haben. Keilschrift. Ja, aber haben die damit Stammbäume gemacht und gezeigt, dass Angela Merkel zu denen gehört? Nö, aber da hießen die auch schon Rothschild. Ah, ja, klar. Da hieß der dann so Balatau Rothschild. Du musst mehr so rülpsen und klicken. Das müsste ich, wenn ich Rassistenbastard Brandes wäre. Ich hingegen ziehe es vor, sachlich zu bleiben. Ja, genau. Sie übernahmen als Adel, Aristokratie oder Priesterschaft die Macht in Europa, bevor sie ihren Einfluss zum Beispiel über das britische Empire auf die gesamte Welt ausdehnten. Sie machten sich in allen Ländern bereit, wurden von Großbritannien und den anderen europäischen Mächten beherrscht wurden. In den Vereinigten Staaten sind sie bis heute an der Macht. Über 33 der 43 Präsidenten der Vereinigten Staaten sind mit zwei Personen verwandt. König Alfred dem Großen und Karl dem Großen. Geil. Ja, irgendjemand, der 800 nach Beginn unserer Zeitrechnung gelebt hat, mit denen sind vermutlich viele Leute verwandt. Was, glaube ich, wirklich kein... Also nicht ganz so absurd ist es, dass die Absolventen von diesem Skull and Bones Dings überrepräsentiert sind bei den amerikanischen Präsidenten. Also dass es da eben so eine Seilschaft gibt. Das ist, glaube ich, irgendeine so eine Art, sich selbst als Geheimgesellschaft auffassender, elitistischer Kackscheiß da aus Yale, glaube ich. Der George Bush war doch nicht in Yale. Doch. Nee, echt? Ich weiß nicht, ich glaube... Komm schon, der ist dumm wie Scheiße. Ach, aber man kann in den USA ja auch nicht kaufen, sowas. Ja. Ich glaube, das ist zumindest unversaut. Glaube ich, Fakt. Also das hat natürlich nichts mit den Rothschilds zu tun, aber... Wenn Sie wissen wollen, wie das Leben aussehen wird, wenn wir nicht schleunigst aufwachen, dann werfen Sie einen Blick auf das Dritte Reich. Das wäre die Welt, die die Menschheit erwartet, wenn die Pläne der Bruderschaft sich im neuen Jahrtausend verwirklichen sollten. Das Jahr 2012 wird aus Gründen, die ich noch erörtern werde, ein sehr entscheidendes Jahr. Die Menschen haben keine Ahnung von dem Abgrund, auf den wir uns zubewegen, oder der Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen können. Und den meisten Leuten scheint das auch vollkommen gleichgültig zu sein. Sie verschließen ganz einfach die Augen vor dem, was sich direkt vor ihrer Nase abspielt. Manchmal kommt man sich vor wie eine Kuh, die den anderen zuruft: Hey, ihr kennt doch den Lastwagen, der jede Woche ein paar neue Freunde mitnimmt? Also dieser Lastwagen bringt sie nicht etwa auf eine andere Weide, so wie wir gedacht haben. Man schießt ihnen in den Kopf, lässt sie ausbluten, schneidet sie in Stücke und verpackt sie in Dosen. Dann werden sie von Menschen aufgefressen. Stellen Sie sich einmal die Reaktion der anderen Kühe vor. Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Das würden die doch nie tun. Außerdem besitze ich Aktien der Lastwagengesellschaft und damit mache ich einen ganz schönen Profit. Also halt die Klappe und mach nicht so viel Wind. Hier steht es übrigens, ne? Ohne Skull and Bones wäre ein so mittelmäßiger und inkompetenter Politiker wie George W. Bush niemals Präsident der USA geworden. Mhm. Also das gibt's schon, diese Theorie, dass diese Männerbund-Scheiße da irgendwelche opportunen Leute in die Positionen hieft. Ja, ja, ja. An den Plänen, die ich hier enthüllen will, wird seit Jahrtausenden gearbeitet. Und sie sind jetzt in ein neues Stadium getreten. Sie stehen kurz vor der endgültigen Verwirklichung, denn die Menschheit hat sowohl ihren Verstand als auch ihre Verantwortlichkeit aufgegeben. Sie handelt nur gemäß ihrem eigenen kurzfristigen Interesse. Die langfristigen Folgen für ihr Überleben interessiert sie im Augenblick nicht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und das ist sehr angenehm, sehr bequem. Aber nur für eine Weile. Es ist sehr bequem, nicht zu wissen, dass ein Tornado kommt und dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Aber die Tatsache, dass unser Kopf im Sand steckt und unser Hintern in der Luft hängt, wird den Tornado kaum davon abhalten, auf uns zuzubrausen. Das stimmt. Der ist der Mann der Bildworte. Würden wir den Kopf aus dem Sand ziehen und uns der Katastrophe stellen, dann könnten wir sie noch vermeiden. Aber unsere Dummheit und Naivität haben schon immer dafür gesorgt, dass wir die vollen Konsequenzen unserer Dummheit zu tragen hatten. Ja, die Katastrophe schlägt immer dann zu, wenn wir es am allerwenigsten erwarten. Wie gesagt, Naivität und Unwissenheit sind sehr angenehm und bequem, aber nur für eine gewisse Zeit. Durch unsere Handlungen und Gedanken erschaffen wir unsere eigene Realität. Jede Handlung oder Unterlassung hat Folgen. Wenn wir die Verantwortung anderen überlassen, dann überlassen wir ihnen auch unser Leben. Und wenn das genug Menschen tun, dann überlassen sie den anderen die Welt. Genau das ist während der gesamten Menschheitsgeschichte passiert. Was? Irgendwie ist das gruselig, dass du mich dabei mit so einem ernsten Blick anschaust. Das ist ja auch ernst. Die Voraussetzungen für diese Kontrolle waren immer dieselben. Haltet die Menschheit in Unwissenheit und Furcht. Sorgt dafür, dass sie permanent Krieg führt. Teilt, herrscht und erobert und behandelt. Behaltet das wertvollste Wissen für euch. Siehe Abbildung 1. Das ist ja eine sehr professionelle Abbildung. Da ist eine extrem schlecht gemachte Pyramide, deren oberstes Spitzending mit Wissen beschriftet ist und das untere mit Ignoranz. Wieso soll die extrem schlecht gemacht sein? Das sieht einfach scheiße aus. Das Problem an dieser Pyramide ist, an dieser Darstellung, dass das oben alles schwarz ist und genau, man die Achsen nicht sieht. Nein, die Pyramide wäre als solche zu erkennen. Das Problem ist, dass die Spitze schwarz ist. Und man müsste eigentlich diese mit der direkt auf den Leser zeigenden Kante diese Linie, die daraus vorgeht, in dem Schwarzen sehen können. Tut man aber nicht. Daraufhin entsteht der Eindruck, dass die Pyramide kopiert ist und oben flach. Und auch noch nicht gut kopiert. Genau. Aber hier der Schatten, der muss da auch nicht hin. Also das sieht einfach nicht gut aus. Also das macht auch so ein bisschen die Aussage kaputt. Das würde nämlich so, man könnte jetzt auch denken, dass die einfach oben kopiert ist und gar kein Wissen vorherrscht. Ja. Abbildung 1. Wissen bleibt in der Hand von wenigen, der Rest wird unwissend gehalten. Die klassische Struktur für Manipulation und Kontrolle. Natürlich. Wie wir in diesem Buch noch sehen werden, sind diejenigen, die diese Methoden seit Jahrtausenden angewandt haben, Mitglieder ein und derselben Macht, ein und derselben Gruppe. Sie verfolgen eine langfristige Strategie, die jetzt in die entscheidende Phase eintritt. Uns droht ein globaler faschistischer Staat. Wollt ihr den totalen faschistischen Staat? Yeah! Ich find's immer so geil, dass dann der Typ denkt, Icke, Fußballspieler aus Großbritannien, entlarve mit ein paar Online-Recherchen all das, was die Herrscherklasse seit Jahrtausenden geheim gehalten hat. Wahrscheinlich auch irgendwie so ein paar Seminare bei irgendwelchen Spackos gemacht haben, die ihm das dann erzählt haben. Und dann denkt er sich, naja, das muss sich irgendwie gelohnt haben. Ja. So. Also, der wiederholt sich jetzt. Warnung! So, kann ich dir meine Warnung vorlesen, bitte? Mach das doch mal, Mensch. In diesem Buch werden Sie mit einer Warum? Ich habe an Holländer gedacht. So, da oben steht, das steht hier überall auf der linken Seite oben. Diese Welt ist eine Illusion und wir können sie jederzeit verändern. Copy and paste. Warnung. In diesem Buch werden Sie mit einer Unmenge schier unglaublicher Informationen konfrontiert. Wenn Sie von Ihrem gegenwärtigen Glaubenssystem abhängig sind oder wenn Sie glauben, dass dann Ihre Weltanschauungen unmöglich aufgeben können, dann legen Sie das Buch aus der Hand. Wenn Sie es aber vorziehen, weiterzulesen, dann denken Sie daran, dass es nichts zu fürchten gibt. Das Leben ist ewig. Nope. Und alles, was geschieht, ist nur ein Meilenstein auf der Straße zur Erleuchtung. Nope. Hat er nicht eben gesagt, dass die ganze Welt von irgendwelchen Reptilien beherrscht wird, die uns alle dumm halten? Von der höchsten Ebene der Wahrnehmung aus, da ist er ja schon, verstehst du? Der hilft uns da hoch. Gibt es nichts Gutes oder Böses, sondern nur Entscheidungen, die freiwillig getroffen werden, um alles zu erfahren, was es zu erfahren gibt. Die erstaunlichen Ereignisse, die ich in diesem Buch beschreibe, gehen nun ihrem Ende entgegen. Das Licht der Morgendämmerung erscheint jetzt endlich am Horizont. Die größte Transformation seit 26.000 Jahren ist dabei, sich zu entfalten. Trotz all dieser Informationen ist es doch eine wunderbare, interessante Zeit, in der wir leben dürfen. Kapitel 1, willst du? Weiß nicht, sind die Marsmenschen gelandet, interessiert mich jetzt nicht so. Ich glaube, mich interessiert eher... Das ist doch wohl das Interessanteste. Oh ja, bloß nicht die Reptilien erwähnen. Wer sind sie und woher kommen sie? Das ist übrigens eine Anspielung auf das gerne von den Engländern im Zusammenhang mit den Deutschen gesagten Don't mention the war. Also wenn du nach Deutschland gehst, don't mention the war. Ja. Ah, übrigens Quellen. Er hat am Ende des ersten Kapitels auch ein Quellending. Mal eben gucken. Über die Marsmenschen. Bible Myths and their parallels in other religions. Weiß ich jetzt nicht. Scheint ein Buch zu sein. Ja, irgendwie, irgendwelche, die Chroniken der Erde, also da, das sind einfach Bücher. Also der zitiert Bücher von anderen Verrückten. Die sind nicht unbedingt von anderen Verrückten, das sind auch ganz normale Bücher. National Geographic. Naja, The Stairway to Heaven und sowas, weiß ich jetzt nicht, ob das ernst zu nehmen ist. Was, Stairway to Heaven? Ja, weil es nämlich keinen Himmel gibt. Und in Montauk gibt es wahrscheinlich auch keine Pyramiden. Naja, sei es drum. Also, Kapitel 2. Los nicht die Reptilien erwähnen. Sind Sie bereit für das, was ich Ihnen jetzt eröffnen werde? Woher soll man das wissen, bevor er es einem eröffnet? Das ist eine ziemlich blöde Frage. Ja, aber sowas wie, kannst du mir einen Gefallen tun und versprechen, dass du nicht böse bist oder sowas? Ja, aber da würde ich ja sagen, nein, kann ich nicht. Wie soll ich dir das versprechen? Wenn du zum Beispiel sagst, halt deine Hand in einen Fleischwolf. Ja. Dann würde ich dem auch den Gefallen nicht tun, selbst wenn ich den vorher zugesagt hätte, den Gefallen zu tun. Ja. Übrigens muss ich noch kurz was loswerden, bevor ich es wieder vergesse. Als ich gerade vom Fitnessstudio heimgekommen bin, liefen vor mir drei Jugendliche. Der eine war nicht im Stimmbruch. So, insofern denke ich, dass die so alle um die 14 Jahre alt waren. Und dann hat dieser nicht stimmbrüchige, winzige Junge zu dem Mädchen, das da ist, gesagt, kennst du Knusperparty? Und sie sagte, nein. Und dann sagte er, also wenn du in einer Beziehung bist und du bist eine Frau. Ich hoffe, es kommt gleich noch eine Pointe. Und du hast Schamhaare und du hast deine Periode, dann musst du dein Periodenblut in deinen Schamhaaren verteilen und trocknen lassen und dein Freund darf das abends abknuspern. Der war 14. Wieso? Weißt du, wieso? Ich hoffe, dass ich das gerade nicht wirklich gehört habe. Das hat der Junge zu dem gesagt, ja, zu ja, dem Mädchen. Die Frage ist, ob wir diese Information hier benötigen oder ob wir sie auf gar keinen Fall benötigen. Und ich tendiere ja zu letzterer Variante. Wir benötigen auch nicht das, was in diesem Buch steht. Ja, also auf die Frage, ob ich bereit bin für das, was er jetzt eröffnet wird, kann man nur sagen, man weiß es nicht. Ich wünschte, ich müsste nicht über die folgenden Dinge reden, denn sie komplizieren die Geschichte. Denn sie komplizieren die Geschichte. Claudia macht etwas Verbotenes, nämlich Spoilern. Ich habe ein Buch aufgemacht und da stand, dass Hitler ein Jude war. Das fand ich lustig. Denn sie komplizieren die Geschichte und setzen mich der allgemeinen Lächerlichkeit aus. Das ist doch mal korrekt. Mhm. Wenn dies der Weg ist, den die Beweise mich führen, dann werde ich nicht zögern, ihn zu gehen. Edler Retter. Ja. Das ist mal ein Wissenschaftler, wie er im schlechten, nach Zigarettenqualm stinkenden Buche steht. Ich glaube nicht, dass es sich bei den Anunnaki in der sumerischen Tafeln und den weißen Marsianern im Szenario von Brian Desborough um dieselben Wesen handelt. Aber es könnte durchaus genetische Verbindungen zwischen ihnen geben. Das wäre doch albern, wenn das dieselben Wesen ist. Wenn ich all die Informationen, Hinweise, Forschungen und Meinungen, über die ich in den vergangenen Jahren fast täglich gelesen habe oder von denen ich ständig höre, zusammenfasse, komme ich zu der festen Überzeugung, dass die Anunnaki eine reptiloide Rasse sind. In der UFO-Forschung ist sehr viel von ihnen die Rede. UFO-Forschung. Auch stehe ich mit meinen Ansichten nicht alleine da. Im Gegenteil, Erich von Däniken ist auch ein Anunnaki-Reptiloid-Juden-Rothschild-Hitler-Klon. Entschuldigung. Im Gegenteil, es erstaunt mich immer wieder, wie viele Menschen heutzutage für diese Themen offen sind. Viele von ihnen, alle, die Socken offen haben. Viele von ihnen sind durch schwere neuronale Schädigung und eigene Nachforschungen zu denselben Ergebnissen gekommen wie ich. Und die meisten von ihnen hätten sich vor gar nicht allzu langer Zeit noch darüber lustig gemacht. Oder machen es bis zum heutigen Tag eigentlich fast alle. Dr. Arthur David Horn, ehemaliger Professor auf der Bullen Ranger für biologische Anthropologie an der Colorado Trottle State University in Fort Collins, war einst überzeugter Engländer, Anhänger der Darwinschen Evolutionslehre. Trottel. So ein Tor. Aber ihr Doren. Er glaubte an die allmähliche Entwicklung des Menschen durch das Prinzip der natürlichen Auslese. Durch die ungeheure Menge von Gegenbeweisen und durch eigene Erfahrung ist er jetzt davon überzeugt, dass die Menschheit von Außerirdischen gezüchtet wurde und dass der Planet seit tausenden von Jahren von einer reptiloiden Rasse beherrscht wird. Wie nennt man das, wenn man davon ausgeht, dass die Außerirdischen das Leben auf der Erde geschaffen haben? Na, wer weiß das? Wieder keiner. Panspermie. So. Ja, aber das ist, glaube ich, etwas subtiler als dieser Vorschlag. Das ist korrekt. Das ist auch meine Meinung, obwohl ich auf eine ganz andere Art und Weise zu dieser Erkenntnis gelangt bin. Ich habe sie mir aus meinem Arschloch gezogen. Ich meine, Dr. Horns Forschungen sind in seinem ausgezeichneten Buch Humanity's Extraterrestrial Origins, der außerirdische Ursprung der Menschheit, nachzulesen. Er schreibt dort, dass es sich bei den in den sumerischen Tafeln erwähnten Anunnaki um eine reptiloide Rasse handelt. In diesem Punkt stimme ich mit ihm überein. Der berühmte, ich bin Wissenschaftler, ich bin zum selben. Oh, der berühmte britische Astrophysiker Fred Hoyle sagte bereits 1971 bei einer Pressekonferenz in London, kommt jetzt der Hoyle'sche Fehlschluss mit dem Tornado im Junkyard. Das ist gut, dass der ausgerechnet diesen Volltrottel erwähnt. Dass die Welt von einer Macht kontrolliert werde, die sich in vielerlei Formen äußere. Sie sind überall, sagte er den erstaunten Journalisten. Am Himmel, im Meer, am Sack, auf der Erde. Er sagte, dass sie, them, die Menschen mittels des Geistes kontrollierten. Ich weiß, das klingt absolut verrückt, aber lesen Sie zuerst dieses Buch zu Ende, bevor Sie ein Urteil fällen. Ich denke, dass die Beweise Sie überzeugen werden. Wenn Sie das Buch jetzt beiseite legen, weil Sie den Inhalt überfordert, dann verschenken Sie die Gelegenheit zu erkennen, dass das schier unglaubliche Wirklichkeit ist. Ich weiß das. Ich weiß, was Wirklichkeit ist. Je mehr von diesen unglaublichen Informationen ich erhalte, desto stärker wird mein Verdacht, dass sich auf der Erde zwei unterschiedliche Realitäten parallel abspielen. Neben der außerirdischen Rasse, die die Sumerer Anunnaki nannten und die andere uralte Texte als Schlangenrasse bezeichnen, gab es zu allen Zeiten noch andere außerirdische Rassen auf der Erde. Schlangenrasse, verstehst du? Zum Beispiel die großen Alten, die Migo, wobei die Migo ja eher auch auf dem Jugot wohnen. Mhm. Die Schogotten. Mhm. Ne? Und die Farbe aus dem Weltall? Die nicht, die ist nur zu Besuch gewesen. Also. Ja. Alte Schriften in der ganzen Welt berichten über diese Kriege der Götter. Die sumerischen Tafeln berichten über verschiedene Gruppen der Anunnaki, die gegeneinander kämpften. Auch heute gibt es viele Berichte von Leuten, die behaupten, sie hätten Menschen gesehen, deren Gesichter an Eidechsen oder Frösche erinnerten, beziehungsweise daran leckten. Das nennt man auch Anolingus. Ja. Anulingus. Anilingus ist was anderes. Anilingus machen andere Leute. Ja. Die wahrscheinlich weniger Probleme haben. Aber gut. Ich habe auch schon Leute gesehen, die aussehen wie Frösche, aber das sind ja Amphibien. Ich würde übrigens gerne mal an so einem Dope-Kröte lecken. Mhm, ich nicht. Weiß der, dass Frösche Amphibien sind? Vermutlich nicht. Nein. Sie hatten große hervorstehende Augen und Basedo! Morbus Basedo. Jason Bishop III., ein Pseudonym, der sich intensiv mit dem Phänomen der Außerirdischen beschäftigt hat, sagte, diese Reptilien seien meist viel größer als Menschen und hätten ebenso wie irdische Reptilien kaltes Blut. Wladimir Klitschko. Stimmt, ein irdisches Reptil, das so bei 50 Grad im Schatten in der arizonalen Wüste sitzt, hat natürlich eiskaltes Blut. Alles andere wäre ja verrückt. Ja, Entschuldigung. Sie scheinen sehr viel gefühlskälter zu sein als Menschen und sie haben Schwierigkeiten, Liebe auszudrücken. Was willst du mir sagen? Ich verstehe dich nicht. Ach, scheiße, jetzt häng dich um. Andererseits sind sie sehr intelligent und verfügen trotz ihres Lispelns über eine hochentwickelte Technologie. Ich muss sagen, dass damit die Einstellung das Verhalten der Bruderschaft, die die Welt heute regiert, sehr genau beschrieben wird. Die modernen Berichte über die Reptilien passen genau zu den Beschreibungen vieler Götter, der alten Schriften und Legenden. Die Kultur der Ubaida bestand zwischen 5000 und 4000 vor Christus. Dr. Kurz. Christus. Dankeschön. Christus, also noch vor den Sumerern im heutigen Iran. Kannst du aufhören, so diskriminierend zu sein? Wieso? Ich bin ein Reptiloid. Ich habe nur gerade kurz meine Tarnung fallen lassen. Also. Bei den noch erhaltenen Götterfiguren, ich kann nämlich auch dieses eine Wort nicht ausdrücken, dieses, was so ähnlich klingt wie Triebe oder Hiebe. Das mit L. Na, Sie wissen schon. Sag's doch endlich. Ich weiß nicht. Gut. Im Bildteil sehen Sie eine Ubaid-Figur, die ein Eidechsenbaby im Arm hält. Ah. Wenn du nicht lieb bist, mache ich das und berlinerisch. Zeig mal das mit dem Eidechsenbaby. Ja, siehst du hier ein Bild? Im Bildteil. Hier, da ist ein Eidechsenbaby. Da muss es ein Bildteil geben. Da sind Bilder. Ja, ich... Ich will das Eidechsenbaby sehen. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Du kannst danach suchen, wenn du dran bist. Die Region... Ja. Ich glaube, ich trinke gleich ein Glas Wein. Warum? Bock. Hast du ein Alkoholproblem? Mhm. Nein, du hast immer nur Probleme ohne Alkohol, ne? Das ist richtig. Ich habe einen köstlichen Rotwein. Und ich hole mir jetzt einfach ein Glas. Was macht das ganz... viel einfacher zu ertragen. Die Region, in der die Kulturen der Ubaida und Sumere entstanden, spielt hierbei eine große Rolle und die Ubaid-Figuren stellen Götter dar, die viele der antiken Völker und Kulturen beherrschen. Die Kulturen Mittelamerikas hatten ihren gefiederten Schlangengott Quetzalcoatl, Quetzalcoatl ebenso wie die Hopi-Indianer, die Baholinkonga und die nordamerikanischen Indianer. Da ist zum Beispiel der geheimnisvolle schlangenförmige Erdhügel in Ohio. Die Inder sprachen von Schlangengöttern, den Nagas, eine Rasse von Dämonen in der indischen Legende. Ihr Name bedeutet jene, die nicht gehen, sondern kriechen. Was sollen sie auch machen, ohne Arme und Beine? Die Ägypter hatten... Wie sollen die denn ohne Arme und Beine kriechen? Stimmt, Schlangen können ja nicht kriechen. Nee. Übrigens ist Alkohol auch keine Lösung. Dieser Wein schon. Boah, jetzt hat die gleich wieder so eine fiese Fahne. Habe ich überhaupt nicht. Rotwein ist gut. Bierfahne wäre ekelhaft. Nee. Doch? Die Ägypter hatten ihren Schlangengott Kneip. ich sag jetzt einfach Kneip. Und die Pharaonen wurden häufiger zusammen mit Schlangen dargestellt. Die Phönizier hatten Agatho Daimon, einen weiteren Schlangengott. Die Das ist eine Black-Metal-Band, kein Schlangengott. Stimmt, es ist unmöglich, dass sich die Band nach dem Gott benannt hat. Stimmt, das war ja auch ernst gemeint. Das würde die Band Marduk ja auch nie tun. Nein. Und der Riegel die Mars? Die Voodoo-Priester haben einen Gott, den sie Andreas Damballa Vedo nennen. Er wird als Schlange dargestellt und die Hebräer haben Nackhusten die Schlange. Der alte britische Gott, Prinz Charles, der als der Drachenlutscher-Herrscher der Welt bekannt war, wurde HU, Hauptuntersuchung, auch TÜV genannt. Das Symbol der geflügelten Scheibe... Der britische Gott, was für ein britischer Gott? Ja, der Prinz Charles, dieser Riesenohrenhorst. Mm. Ach so. Das Symbol der Schlange... Und ihre Verbindung zu den alten Göttern, in Anführungszeichen, findet sich in der ganzen Welt. Der geistliche Mann, John Bathurst Bratwurststraße schrieb in seinem Buch The Worship of the Serpent. Einer der fünf Erbauer von Theben wurde nach dem Schlangengott der Phönizier Orion genannt oder so ähnlich. Der erste Altar, der den Zyklopen in Athen errichtet wurde, wurde, der Schlangengott genannt. Die symbolische Verehrung der Schlange war in Griechenland so verbreitet, dass Justin Martyr die Griechen beschuldigte, ihr ganzes Geld zu verplempern und die reichen Griechen, dass sie ihr Geld ins Ausland schaffen. Denn in diesen Mysterien all ihrer Götter wurden sie eingeführt. Die Chinesen orientierten sich beim Bau ihrer Häuser oder... der Errichtung einer Grabstätte an der Ausrichtung der Köpfe, Schwänze und Füße verschiedener Drachen, die unter der Erde lebten, zum Beispiel von Frau Malzahn. So, das hat also dieser lustige John Bratwurst gesagt. Credo Mutwa, der Sanusi-Schamane der Zulu, hat sein erstaunliches Wissen über die Reptiloide, steht hier, Kontrolle gemeinsam mit mir auf zwei Videos zusammengefasst. The Reptilian Agenda Teil 1 und 2. Gib mal, vielleicht gibt's das auf YouTube. So wie in seinem Buch, das bei Bridge of Love erschienen ist. The Children of the Serpent, da gibt's bestimmt diverse Metal-CDs, die so heißen. Mhm. Credo blickt auf nahezu 80 Jahre zurück, in denen er Einblick in die unterdrückte afrikanische Geschichte nehmen konnte. Er erzählt die Geschichte der Chitauri, der reptiloiden Rasse, die, wie er sagt, dieselben sind wie die Anunnaki. Er berichtet, wie sie die Menschheit seit tausenden von Jahren kontrollieren und wie sie die Blutlinien der Welt bis zum heutigen Tag beherrschen. Ja, das kommt davon, wenn man 80 Jahre in der Sonne sitzt und keine Mütze hat. So ist das. Aber er nahm alte und neuzeitliche Berichte zu Hilfe, um ein Bild der Chitauri zu reich zu zeichnen. Sie finden es im Bildteil. Credo sagt, es gebe deshalb so wenige akkurate Abbildungen der reptiloiden Götter, weil man den Menschen gesagt habe, sie würden sterben, falls sie je das Aussehen der Götter preisgäben. Also. Apropos Credo war früher damals 86, als die Welt noch in Ordnung war und ich noch Werbung schaute, ein Deo-Spray. Und ich war so ein bisschen verliebt in diese eine Frau aus der Werbung. Zeig, vielleicht gibt es das noch im Internet. Komm schon! Das, und zwar fuhr die an so einem, Schubhof vorbei. Der war vorher, hatte der schlechte Laune und weil die so gut gerochen hat. Was ist ein Schupo? Schutzpolizist? Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Und es wäre schön, wenn der dich jetzt verhaften würde wegen Suff. Ah, guck da, Credo Werbung. Ich sehe da keinen Polizisten. Verdammt, wie konnte das passieren? Credo. Vielleicht ist das auch nicht die, die ich meine. Guck, ja. Die Welt wird bunt. Ja, aber dafür, dass du in die verliebt warst, weißt du nicht mal mehr, wie die aussieht. Nee, das ist eine andere. Das war eine andere Credo-Werbung. Auch mit einer anderen Melodie. Aber. Ja, aber du konntest sie doch gerade mitsingen. Ja, dieses Hauptmotiv, das war so, aber ich glaube, die haben das dann angepasst. Und ja, schön, schön. Space Ambient Relax Music. Ja, also das zieht sich hier dann noch ganz schön lange hin. Man kann ja. Das kann man auf keinen Fall aushalten. Also ich, den letzten Teil des Kapitels... Oh, guck mal, da gibt es ein Sternbild namens Drache. Das ist ein Beweis. Es gibt ein Zwischenkapitel, das heißt, wer sind sie und woher kommen sie? Dann gibt es hier das Sternbild Drache, nachdem so viele uralte Monumente ausgerichtet sind. Ja... Weil die Schlangen und so können ja nicht nur deswegen, die können ja nur deswegen Bekanntheit erlangt haben und ein Meme geworden sein, weil die von den Außerirdischen kamen. Das hat nichts zu tun. Vor allem das Sternbild Drache, das sind einfach nur Sterne, die mit arbiträren Linien verbunden sind. Ich könnte da dreist zum Beispiel auch... Das Haus von Nikolaus. Ja, oder C. Elegans oder zwei aneinandergelegte Knackwürste oder... irgendwelches Krickelkrackel machen. Das ist einfach nur völlig willkürlich. Ja, und Schlangen haben durchaus auch noch andere Eigenschaften, als keine Arme und Beine zu haben. Viele von ihnen sind zum Beispiel giftig. Und viele Menschen haben Angst vor denen. Deswegen könnten die auch ein Meme geworden sein. Und taub. Außerdem steht man nicht gerne. Was? Schlange. Ah, so, kannst du ja mal, bitte? Wer sind sie und woher kommen sie? Interessiert keinen. Doch, natürlich, das ist das Wichtigste daran. Also, es gibt drei Möglichkeiten, woher die Anunnaki, die sich in das Menschheitsgeschehen einmischen, stammen könnten. Erstens, es handelt sich um Außerirdische. Zweitens, es handelt sich um Innerirdische. Wesen, die im Innern der Erde leben, steht doch da. Was soll denn jetzt noch kommen, wenn es innen und außen sein kann? Was ist denn das dritte Plausible? Los, sag! Glaubst du, sie manipulieren. Sie manipulieren die Menschheit von einer anderen Dimension aus, indem sie menschliche Körper besetzen. Aber eine andere Dimension ist auf jeden Fall außerirdisch. Das heißt, die fallen in Kategorie 1. Ich glaube, jede dieser drei Möglichkeiten trifft zu. Soll ich nach links, rechts oder geradeaus? Das ist, alles. Das ist ja völlig unlesbar. Das ist ja hier alles, was wir lesen, ist unlesbar. Nein, aber das ist hier so, so diese Sparte Gottes, Gottesmatrix. DNA, da steht was für DNA. Die Reptiloiden würden den Planeten dann seine natürlichen Ressourcen berauben, wie Wasser, Mineralien und DNS-Informationen. Die gehört ja zu den natürlichen Ressourcen des Planeten. Ja, ist doch so. Na klar ist das so. Und die kann man auch einfach rauben. Entschuldigung, aber du bist doch Genetiker. Die Infiltration der menschlichen Gesellschaft mittels der Geheimgesellschaften ist eine der Schlüsselmethoden, mit der die Reptiloiden ihre Kontrolle ausüben, worauf ich noch zurückkommen werde. Die amerikanische Schriftsteller und Forscher William Bumblebee behauptet in seinem Buch Die Götter von Eden, dass die Anunnaki eine Geheimgesellschaft mit dem Namen Bruderschaft der Schlange gegründet hätten, die sie dazu benutzten, um die Menschheit auf die in den folgenden Kapiteln beschriebene Weise zu manipulieren. So, wir müssen eigentlich mal langsam zu Ende kommen mit dem Buch hier. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Ja, dann mach noch eins und dann kommt so. Das nächste dran. Du bist echt ein Stresser. Ich will jetzt erstmal im Bildteil gucken. Oh, Bilderteil. Guck mal. Statue eines Reptiloiden, wie sie in den Gräbern der Ubaid-Menschen im heutigen Irak gefunden wurde. Mutter und Säugling werden mit Reptiloiden-Zügen dargestellt. Diese Kultur bestand vor der Venus-Katastrophe, die diese Reptiloiden wahrscheinlich zwang, unter die Erde und in andere Dimensionen zu flüchten. Ist klar, oder? Ja, alles andere wäre ja auch nicht mit natürlichen Mitteln zu erklären. Der Drache und das Feuerkreuz markiert den Eingang zum Londoner Finanzbezirk. Oh, ein Drache. Londoner Finanzbezirk. Zufall? Eines der wichtigsten Zentren der Bruderschaft auf unserem Planeten. Das rote Kreuz auf weißem Grund war das Sonnensymbol der Phönizier, das Logo der Templer und die Flagge von England. Ja, da sind also viele coole Bilder. Ah, Darth Maul aus dem neuen Star Wars Film ist da. Neu? Neueren. Ja, das, also nachdem man einfach keine Bilder von echten humanoiden Reptiloiden hat, hat das einfach gezeichnet, schlecht. Ja, da ist ein Mann, der hat einen reptiloiden Schatten. Ja, Zufall. Der ist nämlich mit Bleistift gezeichnet. Das kann kein Zufall sein. Es gab übrigens eine Figur bei Masters of the Universe. Ja, ganz recht. Das habe ich geguckt. Nein, das habe ich gespielt. Und ich habe die Hörspiele ganz arg viel konsumiert und kannte die alle. Und es gab, wie heißt es hier, eine Figur, die hieß Whiplash. Das war so eine Art Drachenmensch. So, wer das jetzt kennt und wem das was sagt, der ist mit mir auf einer Wellenlänge. Wem das was sagt? Diese Musik. Wenn ich hier jetzt nichts mehr dazu sagen muss, sondern der sofort ein unfassbarer Erinnerungsflashback bekommt, der ist meine Person. Kann ich auch bin nicht. Deine Person. Nein, du. Ich bin deine Person. Weiß gar nicht. Wow, an dieser Stelle eine Verbraucherinformation, für die mir vielleicht diverse Leute extrem dankbar sein werden. Es scheint hier alle oder zumindest die meisten Folgen von Masters of the Universe komplett auf YouTube zum Anhören zu geben. Unglaublich, das habe ich gerade entdeckt. So, also ich möchte eigentlich jetzt sofort aufhören und die alle durchhören. Wir können ja zum Einschlafen machen. Hier noch eine Nerd-Information. Die Folge 5, Höhle des Schreckens. Wer weiß das? Wieder keiner. In dieser Folge hat Skeletor eine andere Stimme, nämlich nicht die von Peter Pasetti, die er in den anderen Folgen hatte, die ja völlig geil ist, sondern so eine ganz komische andere. Lässt du mich niemals wieder mit deinen dummen. Das ist Battle Cat. Nichts mehr. Oh, noch kurz. Da wird Teela entführt. Ich habe die Zauber. Das ist He-Man. Okay. Ja, ich bin jedenfalls begeistert. Ja. So, anhand der Bilder erklärt er jetzt hier jedenfalls die Symbole, an denen man das alles erkennt. Hier, der Papst mit seinem fischförmigen Hut, einem Symbol der babylonischen Gottesgestalt Nimrod. Ah. Stimmt, das sieht aus wie ein Fisch. Warte mal, Nimrod, wer sagt mir denn das? Weiß ich nicht. Guck mal, das sieht doch... Dexter Nimrod. Das ist doch hier wie ein Fisch. So ein Fisch habe ich schon tausendmal gesehen. Ja, die manche machen sich auch so ein blödes Ding auf den... Das ist kein Fisch. Tauben auf den Zeptern des britischen Königshauses. Die Taube ist ein Symbol der Göttin Semiramis, Nimrods Partner in Babylon. Oder auch Ba'ylon, wie es hier steht. Beachten Sie auch den Gebrauch der Malteserkreuze, die in Höhlen des früheren Phönizierlandes Kappadokia gefunden wurden, das jetzt die Türkei darstellt. Ja, das ist langweilig. Aber guck mal, du findest das Malteserkreuz auf der Krone und bei den Nazis. Ja, Zufall. Und wir haben hier Monolithen, die alle von aus demselben Ding kommen. Bla bla bla, weiß man alles. Alter Kacke. Du machst es mir echt nicht leicht. Lies mal ein anderes Kapitel ja, jetzt. Ja, jetzt. Geduld. Das Erbe von Bacon. Ich hoffe, die meinen nicht den armen Francis, der war gar nicht so schlecht. Also, das Alte Testament, das Neue Testament. Hier macht das. Schwarze Sonne, die hohle Erde, die Nazis. Ist auch ein guter Abschluss. Rothschild. Oh Mann, wir können gar nicht leider dem Hörix offenbaren, was jetzt wirklich das größte Geheimnis der Welt ist. Ja, ich glaube, es hat jeder verstanden, dass es einfach komplett irrsinnige Schwachmaten-Scheiße ist. Und außerdem, der zweite Teil wird bestimmt noch verrückter. Kapitel 12. Die schwarze Sonne. Viele der in diesem Buch beschriebenen Theorien finden sich in den Überzeugungen Adolf Hitlers und der Nazis. Das ist nicht überraschend, denn ich bin ein verdammter Nazi. Denn die Nazi-Partei ist das Werk eines Netzwerkes von Geheimgesellschaften, die Zugang zu einem verschütteten Wissen haben, in dem die wahre bzw. wahrere Geschichte über die Ursprünge der Menschheit verborgen ist. Natürlich. Deutschland war schon lange Zeit ein Zentrum des esoterischen Denkens und der Geheimgesellschaften und, wie wir bereits gesehen haben, zu den prominentesten okkulten Familien des mittelalterlichen Deutschlands gehörten die Bauers. Ein Teil dieser Familie änderte ihren Namen in Rothschild. Ein großer Teil der Vorfahren der englischen Königsfamilie, der Windsors, kommt aus Deutschland. Der Bayerische Orden der Illuminaten. Der Bayerische Orden der Illuminaten. Ja, doch. Der viele das ist bayerisch. Der sogenannten Volksaufstände in Europa, wie zum Beispiel die französische Revolution, anstiftete, wurde am 1. Mai 1776 von den Okkultisten Adam Weishaupt gegründet. Die christliche Kirche wurde durch Martin Luther, den deutschen Agenten des Ordens der Rosenkreuzer, in die katholische und protestantische Konfession aufgespalten. Deutschland ist ein weiteres Zentrum der globalen Manipulation. Hitler war nicht der Gründer der Nazi-Bewegung, sondern lediglich ihr öffentlicher Vertreter, ihr Trommler. Im 19. Jahrhundert war es Richard Wagner, einer der Vorläufer und Propheten Hitlers, der mit seiner Oper Die Walküre die eindringenden Mächte des Bösen beschwor. Wow, ernsthaft? Wir hören einen Axel Stoll Psytrance-Remix. Absolut. Silenzium. Das hat er ja immer gesagt. Okay. Sein Opernzyklus Der Ring der Nibelungen, des Nibelungen war der musikalische Ausdruck seines Glaubens an den deutschen Herrenmenschen, der, wie die germanischen Götter Wotan und Thor, die Weltbühne betreten sollte. Hitler sollte später sagen, dass man Wagner verstehen müsse, um das Dritte Reich verstehen zu können. Einer der Schüler Wagners war der Komponist Gustav Mahler. Seine Studien bei Wagner wurden von Baron Albert de Rothschild bezahlt. Oh, oh, oh! Einer der Plätze, die Wagner besuchte und studierte, war Rennes-le-Château, jenes geheimnisvolle Dorf im Süden Frankreichs, das so eng mit dem Orden der Templer und den Katharern verbunden ist. Ah, die Katharer natürlich. Tatsächlich halten sich die deutschen Geheimgesellschaften streng an die Tradition der Templer und der Nachfolger der ursprünglichen Templer des Deutschritterordens. Offiziell kam Hitler am 20. April 1889 in Braunau am Inn zur Welt, an der deutsch-österreichischen Grenze. Aber halten Sie sich fest, denn okay, Hitler fest. War in Wirklichkeit ein Rothschild. Ah, okay, mach das. Ja, ja, ein Rothschild. Lesen Sie dazu den Appendix 2. Die Esoterik wurde für Hitler zu einer Besessenheit, besonders während seines Aufstiegs zur Macht. Er wurde stark durch die Werke von Helena Petrovna Blavatsky beeinflusst. Das ist die, ich hatte mal überlegt, ob wir das mal bringen. Das kann man eigentlich, ist noch unlesbarer als Steiner. Das ist hier die, die hat Theosophie gemacht. Mhm. Ganz, ganz schlimm, ganz furchtbar, grauenvoll schlimm ist das. Diese wurde 1831 in der Ukraine geboren und trat später, wie mir aus zuverlässiger Quelle verraten wurde, in den britischen Geheimdienst ein. Natürlich, natürlich. Kannst du jetzt mal die... Nein? Zu platt. Andere Forscher behaupten, sie hätte Verbindungen zu der revolutionären italienischen Geheimgesellschaft der Carbonari. Carbonara. Was war deren Geheimdingsi, das Rezept für die perfekten mit Carbonara? Mit Sahne, Frühlingszwiebeln und... Eigentlich macht man das ja nicht mit Sahne, sondern mit Schinken. Pecorino. Ich nehme Sahne. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte. Aber bitte mit Sahne. Ich habe das schon mal gemacht, hat scheiße geschmeckt. Ja, aber das liegt nicht an dem Rezept, sondern... Nein, ich habe es auch nicht nach Rezept gemacht. Natürlich nicht. Ich habe es auch mit Gouda statt... Die mit dem schwarzen Adel zusammenarbeitete. Sie war auch Mitglied der ägyptischen Bruderschaft von Luxor, die sie später als Räuberhöhle ekelhafter Unmoral, selbstsüchtiger Macht und Geldgier bezeichnete. Madame Blavatsky trat 1873 in New York ein und gründete mit Hilfe eines gewissen Oberst Henry Alcott 2 Jahre später die Theosophische Gesellschaft. Es gibt diese Gesellschaft noch heute. Ihr Zentrum war Crotona, Kalifornien. Ob das was mit der Crotonfrucht zu tun hat? Oder mit Croutons? Crotonfrucht ist giftig, Croutons nicht. Kommt drauf an, wenn die zum Beispiel aus Lithium gemacht sind oder aus Arsen, dann sind die auch giftig. Zufall? Ich glaube nicht. Wohl kaum. Kannst du mal bitte Rothschilds googeln? Wieso? Ich will wissen, was man da so drüber findet. Was sagt Wikipedia über die Rothschilds? Lies mal weiter. Wenn ich wissen... Guck mal, Hitler ist ein Rothschild, dann will ich auch was über Rothschild wissen. Ja, lies trotzdem weiter. Mouton Rothschild ist auf jeden Fall irgend so ein Wein, glaube ich. Das sind doch Juden, oder? Ja, jüdische Familie, deren Stammreihe sich in Deutschland ab 1500 urkundlich belegen lässt. Ihre Mitglieder sind seit dem 1800. Nein, seit den Sumerern, Mann. Hast du gerade nicht aufgepasst, oder was? Ja, ja, die haben ja im 15. Jahrhundert 1500 gelebt, also. Die Sumerer. Ja, ihre Lehren basieren auf den Schriften Blavatskys zum Beispiel, ihres Buches Isis entschleiert, das 1877 geschrieben wurde, sowie die Geheimlehre, das sie 1888 erfasste. Diese basieren wiederum auf der jüdischen Kabbala. Sie behauptete, geistigen Kontakt zu verborgenen Meistern oder Übermenschen zu haben. Diese verborgenen Meister, sagte sie, lebten in Zentralasien und könnten durch jene Menschen, die das Geheimnis der esoterischen Mysterien kennen, telepathisch kontaktiert werden. Heute bezeichnen wir diesen Vorgang als Channeling. Ja. Channelingeling, Channelingeling, hier kommt der... Channelmann. Es gibt viele UFO-Sichtungen, Beweis, und viele Forschungen, die darauf schließen lassen, dass es an der ganzen Welt unterirdische bzw. unter dem Ozean befindliche geheime Basen außerirdischer gibt, zum Beispiel in Zentralasien. Wieso UFO-Sichtungen? Ja, UFO halt, ne? Übrigens. Ja. Die gemeine Kröte heißt auf schlau... Bufo, Bufo. Zufall? Ich glaube nicht. Die ist nämlich ein Reptil, wie jeder weiß. Echt? Klar, Kröten sind Reptilien, das weiß ja jeder. Aber das sind doch Amphibien. Ich verstehe gerade echt nicht, worauf du hinaus willst. Den Eindruck habe ich auch. Der Vogel Tralafitti? Ich würde mich setzen, bevor es nur sechs ist. Also hier. Baileys tibetanischer Meister habe ihr gesagt, der Zweite Weltkrieg sei notwendig, um den Plan Gottes zu erfüllen. Das klingt lächerlich, aber es gibt viele innerhalb der New Age-Bewegung, die fest davon überzeugt sind, dass alles von Gott geplant wurde, selbst eine globale Katastrophe wie der Zweite Weltkrieg. Das ist nicht nur in der New Age-Bewegung so. Von wem? Von Gott? Mhm. Wie jetzt? Was hat denn jetzt Gott damit zu tun? Keine Ahnung. Mir scheint das vielmehr eine recht bequeme Ausrede zu sein, um nicht handeln zu müssen. Wir schaffen uns unsere eigene Wirklichkeit und wenn wir unser inneres Selbst verändern, dann verändern wir auch die äußeren Umstände. Innerer Friede gleich äußerer Friede. Kriege müssen nicht sein. Hörst du? Kriege müssen nicht sein. Kannst du mal damit aufhören? Isis, kannst du mal damit aufhören? Kriege müssen nicht sein, sagt der Icke. Ich hasse dieses Lied. Icke war übrigens auch... Hast du das nur, weil es so unrealistisch ist, dass da die ganze Zeit irgendwelche Leute mit perfekten Körpern auf so einer Insel sitzen, wie die Nassau und den ganzen Tag Bacardi saufen, ohne betrunken zu werden? Wieso ohne betrunken zu werden? Ja, in diesen Werbespots kippen die sich doch eine Pulle nach der anderen in den Hals und bauen irgendwelche Hütten, statt wie es richtig wäre, halbtot in der Brandung rumzupimmeln. Also, ich weiß nicht, ist das Werbung für Bacardi? Nee, das ist doch einfach nur so ein Lied. Damals, als ich 86 noch Werbung geguckt habe, war das die Werbung für Bacardi. wie es auch da steht. It's Bacardi. Das war was, was in allen Kackdissen immer lief. Ja, ich habe Dissen gesagt. Ja, das Wort Dissen kommt eigentlich von dem Halbton Diss, der einen halben Ton höher als das normale D ist. Das ist witzig. So, Kriege müssen nicht sein. Sie sind kein Teil von Gottes Plan. Ich glaube, wenn ihr fragt, der hat das gesagt. Wenn wir unsere eigene innere Einstellung verändern, dann verändern wir auch die Welt. Wir haben die Wahl. Meine Einstellung gegenüber diesen Meistern der großen weißen Bruderschaft und diesem ganzen Konzept ist, dass man sehr vorsichtig sein sollte. Wenn ich das Wort Meister höre, läuten bei mir sämtliche Alarmglocken. Gut, also Hitler war ein Jude. Crowley. Hitler ist einer unserer Schüler. Sie werden eines Tages erleben, dass er und auch und durch ihn auch wir siegreich sein und eine Bewegung aufstellen werden, vor der die ganze Welt erzittern wird. Das schrieb Liebenfels. Ich weiß nicht, wer Liebenfels ist. Man sagt. Hermann Rauschning, ein Mitarbeiter Hitlers, schrieb in seinem Buch Gespräche mit Hitler. Das ist bestimmt ein super Bringer, Burner, Verkaufsschlager. Man ist gezwungen, an Medien zu denken. Die meiste Zeit sind sie ganz gewöhnliche, unbedeutende Menschen. Plötzlich fallen ihnen wie aus heiterem Himmel Kräfte zu, die sie weit über das Gewöhnliche hinausheben. Diese Kräfte haben mit ihrer eigentlichen Persönlichkeit nichts zu tun. Sie sind wie Besucher von anderen Sternen. Das Medium ist besessen. Wenn der Bann gebrochen ist, fällt es wieder in seine Mittelmäßigkeit zurück. Auch bei Hitler ist es unzweifelhaft so, dass gewisse Kräfte durch ihn hindurchwirken. Dämonische Kräfte, denen der Mensch, der Hitler heißt, nur die augenblickliche äußere Hülle leiht. Durch dieses Zusammentreffen des Gewöhnlichen und des Außerordentlichen ergibt sich jener unerträgliche Zwiespalt, den man empfindet, sobald man mit Hitler in Berührung kommt. Es war, als ob man in ein Gesicht schaute, dessen bizarrer Ausdruck einen gestörten Geisteszustand wieder zuspiegelte. What? Verbunden mit einem unheimlichen Eindruck von verborgenen Kräften. Hitler schien in ständiger Furcht vor dem Übermenschen zu leben. Okay. Hitler. So, wir müssen zum nächsten Buch übergehen. Ja, ich muss nur noch einen Abschluss finden. Nach dem Krieg tauschte die Führung der Nazis einfach ihre Knobelbecher und Stahlhelme gegen elegante Anzüge und Laborkittel und führte ihre Pläne fort. Bezweifelt angesichts dieser Tatsachen noch irgendwer, dass der herrschende Kern aus Nazis und Satanisten, den die US-Regierung darstellt, zögern würde, Kinder in Waco zu verbrennen oder sie in Oklahoma in die Luft zu jagen? Nein, das kann man nicht bezweifeln. Sofern es ihren Plänen zur Weltherrschaft dient? Dies ist die Mentalität, die unsere Welt regiert und 5 Milliarden Menschen lassen dies zu. 2 Milliarden nicht. Aber nur, wenn sie es auch weiterhin zulassen, kann die Mentalität der reptiloiden Arier-Nazis ihre Macht auf diesem Planeten ausüben. Fuck. Ja. Also satanistische Reptiloiden, Juden, Nazi, Illuminaten, Flugscheiben. Reptiloiden hatten wir schon. Anunnaki, Pyramiden, alte Götter, Cthulhu, okay. Ftagen. Also der sagt ja wirklich, dass es Nazis sind, gleichzeitig Juden, Arier, Reptiloiden und... Ja, wir haben hier schon wieder das bereits mehrfach jetzt angetroffene Motiv, was sicherlich kennzeichnend für viele von diesen, ich würde mal sagen, Mischesoteriken ist, nämlich den Paneklektizismus. Also es schüttet aus allen Kellen und Rohren und Schäkeln und so weiter, Scheffeln uns hier ein. Also Engel haben gefehlt, das hier ist so die dunkle Esoterik, ist nicht das... Ist ja die, also ne, wir haben ja hier die Esoterik für den Mann, also die Verschwörungstheorie-Scheiße. Wobei ja auch Frauen sehr viel an Verschwörungstheorien glauben. Ich glaube, der Anteil der Frauen ist bei Verschwörungstheorien höher als der Männer, aber der Anteil der Frauen bei dieser Gesundheitsesoterik ist noch viel höher. Oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube, der Darth Vader Bartoschek mal was dazu sagen. Ja, aber die Zahlen, die der da so hatte. Weiß man ja. Da würde ich ja jetzt sagen. Ja, es war ein kleines Kollektiv. Bei den R-Quadraten. Oh, Wissenschaftler, die singen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine geschlechtsspezifische Verteilung bei den Verschwörungstheorien gibt. Also Flugscheiben und Nazi-Reptilien, ich glaube, das ist nicht das, was Frauen so anspricht. Wir haben natürlich den Bartoschek trotzdem lieb. Ja, die alte, wie war das, Polacken? Hure. Polacko. Ja. Achso, nee, aber der Bartoschek ist halt nur so, weil der so viel Polackenschnaps trinkt. Ja, genau. Ja, so ist das. Das haben wir übrigens aus seinem Vortrag. Ja, wurde er gedisst von seinen Nein, er hat es auch zugegeben, dass Lesern. Er das Ding ja, ist. Aber an dieser Stelle mal ein herzliches Tschechkoanje. So, Inhaltsverzeichnis des Buchs 2, also wie gesagt, das ist genau die gleiche Sülze. Auch die gleiche Widmung. Ja, Kapitel 1, das Netzwerk heute, Kapitel 2, unter Einfluss, Kapitel 3, Satans Kinder. Oh, nice. Ich würde sagen, da steige ich gleich mal ein. Ist eh alles dasselbe. Kapitel. Wo sind all die Kinder hin? Where have all the flowers gone? Die Göttin und der König, der verwunschene Planet, der UFO-Schwindel. Was? Es gibt gar keine UFOs? Das habe ich mal auf dem Keyboard gespielt. Bob Seger, kann das sein? Pete Seger. Genau. Die Geheimsprache, Graue Eminenzen, die Göttin und der König, der verwundete Planet und den Bannbrechen. Hier könntest du den aktuellen Plan durchlesen, ja. Falls du Lust hast. Das will ich wohl. Und, aber ich fange an mit den Satanskindern. Oh, es gibt eine neue Pyramide, genau das exakt gleiche Zeichnung. Die Pyramide der Manipulation diesmal, nicht des Wissens. Ganz oben sind die Anunnaki-Reptiloiden, vierte Dimension, globale Elite. Ah. Und unten auf der Basis sind Bankwesen. Natürlich, vierte Dimension, die ist doch Zeit. Ja, Bankwesen, Business, Industrie, Handel, Militärpolitik, Bildung, Medien, Religion, Geheimdienste, Medizin, illegale Drogen, organisiertes Verbrechen. Aber die würden ja, wenn das die gleiche Pyramide wäre, alle unter Unwissenheit. Die Macht für die Pyramide, in der letztlich alle Institutionen zu einer winzigen Elite verschmelzen. Dadurch können diese Pläne in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft verwirklicht werden. Das stimmt. Wissenschaft steht hier nicht, ne? Nee. Also wir sind nicht Teil der Verschwörung. Nur die medizin-pharmazeutischen Unternehmen, die schon. Yeah! Du stehst auf diesen Hippie-Scheiß. Aber das gefällt mir nicht. Rainbow von Marmalade gefällt mir. Machst du das mal bitte? Nein. Doch, bitte. Bitte. So. Bitte. Nein. Dann mach ich's. Satans Kinder. Kapitel 3. Also, wir befinden uns jetzt in Buch 2. Ja, das ist die gleiche unverbundene Dummsülze. Aber diesmal geht es um Satans Kinder. Die schwarzmagischen Rituale, die wir als Satanismus bezeichnen, sind der moderne Ausdruck der Rituale und Menschenopfer des alten Babylon und der von der Bruderschaft unterwanderten Gesellschaften der Sumerer, Phönizier, Hethiter, Ägypter, Kanaaniter, Akkadier und vieler anderer Völker der Erde. Es ist unter ununterbrochener Prozess, dieselben Rituale für dieselben Götter. Und dies ist für die Eingeweihten der Bruderschaft auch heute noch von grundlegender Bedeutung. Der Ausdruck Satanismus, wie ich ihn hier verwende, hat absolut nichts mit der christlichen Version des Satans zu tun. Das ist so schön. Das machst du die ganze Zeit bei mir. Die ganze Zeit. Nein. Doch, und zwar mit noch viel schlimmeren Sachen. Das ist schön. Ja, danke. Rainbow. Hat absolut nichts mit der christlichen Version des Satans zu tun. Ich benutze ihn lediglich, um ein System ritueller Opferhandlungen und Folterungen zu beschreiben, die, so schrecklich sie den meisten Menschen wohl vorkommen werden, nicht so schlimm sind. In der heutigen Welt allgemein verbreitet sind. Satanismus ist nur eine andere Bezeichnung für die Verehrung einer höchst zerstörerischen bösen Kraft, der man im Laufe der Jahrhunderte unzählige Namen gegeben hat. David Icke, Nimrod, Baal, Moloch, Molech, Penis. Seth, der Teufel, Lucifer, deine Mutter, Peter Maffay, Nutella, Rothschild, Tempotaschentücher und überhaupt Mike Krüger und Hugh Jackman. Ja. Es nimmt kein Ende. Okay, wir hatten heute noch keinen einzigen Mike Krüger-Song. Was ist los? Ja, man will das ja nicht überstrapationalisieren. Oh, aber wir essen doch so gerne. Du isst überhaupt nicht gerne Spiegelei auf Brot. Solange du nicht ein Spiegelei auf Brot isst in nächster Zeit, kann man diesen Song ja auch nicht gut mit bis zum Beispiel. Ach komm schon. Wenn der Pfarrer erledigt ist nach seiner Predigt, weißt du, was er denn isst? Das, was der eine Typ als einfach Bipsch, das ist lecker, bezeichnet. Es nimmt kein Ende. Der Satanismus hat eine positive Sache pervertiert. Ebenso wie die Nazis ein positives Symbol, nämlich das Hakenkreuz, nahmen und es umdrehten, damit es etwas Negatives symbolisierte. Ebenso haben die Satanisten das Pentagramm umgedreht. Das ist übrigens auch Schwachsinn. Ne? Die Nazis haben sich doch nicht selber als negativ aufgefasst. Doch. Die haben sich doch, fanden sich doch Bombe. Ja, aber die waren auch das Böse. Ja, aber die haben sich ja selber nicht für das Böse gehalten, sondern das Gute. Entschuldigung, David Icke sagt das. Die haben sich für das Böse gehalten, weil sie Satan verehrt haben, Mann, und weil die Juden reptiloiden Arier waren. Aha. Mann, hast du eigentlich irgendwas gelernt aus dem ersten Buch? Ja, sehr viel. Ebenso haben die Satanisten das Pentagramm umgedreht und die Farbe schwarz verwendet, daher die schwarzen Messen. Aber sie haben auch das Symbol der Farbe weiß umgedreht. Was ist das Symbol für die Farbe weiß? Ist das weiß vielleicht? Ja, eine Taube vielleicht. Die für sie eine sehr mächtige negative Kraft darstellt. Die satanischen Netzwerke wurden unter den Namen ihrer verschiedenen Gottheiten von der babylonischen Bruderschaft aufgebaut, um ihren Zwecken zu dienen, natürlich. Wir haben gesehen, dass es in den Berichten über die Wächter und ihre Abzweigungen, die Nephilim, auch Hinweise auf deren Gewohnheiten gibt. Fields of the Nephilim ist eine Band. Blut zu trinken. Von denen ein Lied cool ist. Die Bruderschaft weiß, dass Blut Lebenskraft enthält. Menstruationsblut zu trinken war schon immer ihr liebstes Hobby und eine Gewohnheit der reptiloiden Blutlinie, denn sie benötigten Menstruationsblut, um damit dreistimmige Fugen zu schreiben und sich in unserer Dimension aufhalten zu können. Da steht wow. Nicht Blut, oder? Wow, ist das verrückt. Da steht okay, doch nicht jetzt, Menstruationsblut, das ist, oder? Das ist echt das Verrückteste, was ich bis jetzt gelesen habe. Das ist einfach nur, ich weiß noch nicht mal, wie man auf so eine Idee kommt. Ich glaube, nicht mal, wenn ich Drogen nehmen würde, könnte ich mir das ausdenken. Wo steht das? Zeig mal bitte. Also, nochmal, ja. Die Bruderschaft der Nephilim müssen Menstruationsblut trinken und die reptiloide Blutlinie, denn nur wenn die Menstruationsblut schlürfen wie andere Leute eine Fanta, können die sich in unsere Dimension aufhalten. Einfach, das steht hier. Okay, ja, hallo, das hat er rausgefunden. Das hier ist dafür viel zu wenig. Das ist völlig ungeeignet, diesen Irrsinn auszudrücken, den man hier liest. Also das, lieber Michael, ist wirklich eine würdige Jubiläumsfolge. Das stimmt. Das ist echt wie mit dem Fernglas in die Sonne schauen. In eine Kernexplosion in der Sonne zu gucken. An Irrsinn. Was ist denn eine Kernexplosion? Wenn ein Atomkraftwerk in der Sonne explodiert. Ja, da haben die Reptiloiden nämlich auch Atomkraftwerke hingebaut. Meine Güte. Mit Menstruationsblutantrieb. Das ist doch mal... Huiuiui, ist das spannend. Bescheuert. Die Reptiloiden-Blutlinien müssen Menstruationsblut trinken, um sich in unserer Dimension aufhalten zu können. Liegt bestimmt an der Mikro-RNA. Und vor allem... Onaniert sich der Herr Icke ja hier ein auf seine Belege. Da würde mich doch mal wirklich interessieren, wo das gezeigt ist. Außer in dem Buch von Manfred Matschkopp. Reptiloide müssen Menstruationsblut saufen, um in dieser Dimension überleben zu können. Ja, erschienen im Crackpot Verlag in Doftstadt. Ja, lies doch mal hier, wie es weitergeht, denn der erklärt das ja sicherlich noch. Ja. Denn sie benötigt Blut, um sich in unserer Dimension aufhalten zu können. Es war als Sternenfeuer, die weibliche lunare Essenz, bekannt. Der weibliche Monatszyklus wird durch die Zyklen des Mondes bestimmt und das Blut enthält diese Energie. Seine Bestandteile sollen ein langes Leben garantieren und bevor es losgeht, werden Frauen ein Pain in the Ass. In hey, Griechenland, du alter Rassist! Oh, Rassist sogar! Okay, verstehe. Ich muss manchmal, ja, auch Sexist. Ich muss eben manchmal dann weinen. Und schreien. Na und? Ja. Mario Bart? Seine Bestandteile sollen ein langes Leben garantieren. In Griechenland wurde es Ambrosia Nektar der Götter genannt. Und das war es ja auch. Der Trank der reptiloiden Götter, die Blut tranken. Der heilige Gral ist ebenfalls ein Zeichen für den Mutterleib. Sowie ein Symbol der reptiloiden königlichen Blutlinie. Die Elite der reptiloiden königlichen Linie wurde von jungfräulichen Priesterinnen mit Menstruationsblut versorgt. Menstruationsblut. Der griechische Name für diese Jungfrauen war Hirodulai. Daraus entstand das Wort Hure, englisch Whore. Das Wort Ritual kommt von dieser Praxis. Ritu, Röte, ebenso wie das Wort Rot. Das Menstruationsblut ist ein Grund dafür, warum die Farbe Rot für Satanisten so wichtig ist. Und es ist ein weiterer Grund für die ständige Verwendung der Farbe Gold durch die königliche Blutlinien. Denn Gold hat absolut gar nichts mit der Farbe Rot zu tun, aber trotzdem wird Gold einfach das Metall Gottes genannt. Was nichts mit den vorherigen Sätzen zu tun hat, aber einfach sich hier rein ganz gut passen, reinpasst. Dingbums. Aber für die Anunnaki der sumerischen Tafeln war alles egal und Menstruationsblut das Gold der Götter. So habe ich den Bogen gerade noch hingekriegt. Nicht. Wow. Die Reptiloiden und ihre Mischlinge trinken Blut, weil sie damit die Lebensenergie der Menschen zu sich nehmen. Ist das wieder eine Parodie? Ist das eigentlich, weiß man, dass das, ob das eine Parodie ist? Guck nach. Ich mach das gleich, wenn du liest. Delta Force. Delta Force. Ich habe hier das Inhaltsverzeichnis, das Register aufgeschlagen. Delta Force ist irgendeine amerikanische Elite-Kampfeinheit. Warum genau wird die Delta Force erwähnt? Weil das die Machtwerkzeuge der Satanisten, Reptiloiden, Hitler, Nazi-Juden sind. Ich habe Angst, dass ich auch verrückt werde, wenn ich das weiterlese. Die Reptiloiden und ihre Mischlinge trinken Blut, weil sie damit die Lebensenergie der Menschen zu sich nehmen und weil sie es brauchen, um in unserer Dimension existieren zu können. Das sagtest du bereits einen Absatz vorher. Ja, aber sie verwandeln sich oft in Reptiloide, wenn sie menschliches Blut trinken und menschliches Fleisch essen, wie mir Personen versichert haben, die schon einmal von einem Reptiloiden einen Arm abgebissen bekommen haben. Das Trinken von Blut liegt ihnen sozusagen im Blut. Geil, da behaupten wirklich Leute, dass sie dabei waren, als Reptiloide Blut Menstruationsblut getrunken und Fleisch gegessen haben. Der Axel Stoll hat auch anderen irgendeinen Scheiß erzählt. Der wäre schon mal in irgendeiner Höhle gewesen, wo außer irgendeinem Und dann haben die sich in Reptiloide zurückverwandelt. Ja. Sagte mir, dass die Reptiloide ohne menschliches Blut in dieser Dimension keine menschliche Form annehmen können. Ihr Name ist Arizona Wilder. Einen klischeehafteren Namen konnte sich niemand mehr ausdenken. Ehemals Jennifer N. Green. Ehemals Mrs. Cuckoo. Sie sagte mir auch, dass die Reptiloiden die arischen Völker durch das ganze Universum verfolgten, weil das Blut der weißen Rasse aus irgendeinem Grund für sie besonders wichtig sei. Und vielleicht auch ein bisschen höherwertig als das von den Untermenschen. Oder so. Den genetischen Strom der Blonden und Blauäugigen benötigten sie dringender als alles andere. Dafür hatten sie ein Kopulationsheim im Allgäu aufgebaut. Sandhofen! Sie hatten die weiße Rasse bis zum Mars und dann noch bis zum Snickers verfolgt, sagten sie. Es ist durchaus möglich, dass die massenhafte Ankunft der Reptiloiden auf der Erde erst vor sehr viel kürzerer Zeit erfolgte, als sich viele Forscher vorstellen konnten, weil erst kurze Zeit bekannt ist, dass Otto Walkes als Fluglotse für die Flugscheiben seinen Dienst angetreten hatte. Ein Zuchtprogramm von nur wenigen tausend Jahren, bei dem Reptiloide Anunnaki und weiße Marsianer gekreuzt wurden, die bereits mit den Reptiloiden auf dem Mars ein Nümmerchen geschoben haben, ergab eine Rasse mit einem sehr hohen genetischen Reptiloidenanteil und überhaupt. Was erlauben Reptiloide? Alter. Aus Gründen, auf die ich bereits eingegangen bin, war dies sehr wichtig. Sie schienen einen hohen Anteil reptiloider Gene zu benötigen, um ihre Gestalt zu wechseln. Aber der Zeitpunkt dieses Zuchtprogramms ist sehr viel weniger wichtig als die Tatsache, dass es stattfand. Ist das nicht schön? Irre. Ja. Da! Habe ich eben noch von gesprochen. Es war so klar, dass das auch noch kommt. Der Schädel als Kultgegenstand taucht bei den Tempeln in der Geschichte um Rennes le Château und der Gesellschaft Skull and Bones in den USA immer wieder auf. Wenn man den Peking-Menschen untersucht, der etwa 1 Million Jahre alt sein soll und den Neandertaler etwa 200.000 Jahre alt ist, stellt man fest, dass diese Opferrituale bereits in grauer Vorzeit durchgeführt wurden. Der Kult des Kopfes, zu dem auch der Verzehr des Gehirns gehörte, wurde vor ca. 8.000 Jahren in Jericho praktiziert. Doch nun zu etwas anderem. Und Hinweise darauf finden sich auch in der Shinto-Religion in Japan und dem alten China und in Bitterfeld und im Industriekombinat Zwickau. Anat, die legendäre Schwester von Baal, wurde mit abgetrennten menschlichen Köpfen und Händen dargestellt, die an ihrem Gürtel hingen. Dasselbe sah man auch bei den Muttergöttinnen von Mexiko und Indien. Schriftliche Überlieferungen aus dem alten Ägypten erwähnten Opferhandlungen und Folterungen, die später sehr weit verbreitet waren. Die Ägypter opferten aus dem Grab von Osiris Menschen mit rot angemalten Köpfen. Rot war die Farbe von Seth, der ägyptischen Version des Satans. Einige Rituale, an die sich heute Menschen erinnern, die unbeschreibliche Qualen erleiden mussten, erinnern an jene im ägyptischen Totenbuch beschrieben werden, zum Beispiel die Aufwahrung vom Herz in einem Krug. Manfred Krug war der Fahrer eines Lastwagens und rot war die Farbe der an seiner Windschutzscheibe explodierenden Insekten. In den Sekten der alten Götter befanden sich unter anderem Xokonoshtletl, dessen Lieblingsfarbe rot war. Und so schließt sich der Kreis zum Menstruationsblut, das er gerne gurgelte, um erstens einen besseren Atem zu bekommen und zweitens in seiner Dimension besser anzukommen. Du bist krank, weißt du, oder? Nein. Du kannst doch nicht einen ganzen Absatz freestylen. Doch, das kann ich und es ist niemandem aufgefallen. Ja, also, ne, das geht ewig lang, das Kapitel. Also man kann einfach irgendwo reinlesen und es würde keinem der Unterschied auffallen. Jeden Freitagabend wurde hier im Tempel Shivas in Tanjo ein Junge geopfert, bis diese Praxis Mitte des 19. Jahrhunderts zumindest offiziell verboten worden ist. Danach machte man das sonnabends. Die Thangs, eine der uralten Geheimgesellschaften der Bruderschaft, ermordeten ihre Opfer entsprechend genau festgelegter Rituale zu Ehren von Kali, die auf Bildern immer eine Kette von Schädeln dargestellt wird. Immer mit einer Kette von Schädel dargestellt wird, die sie um den Hals trägt. Wo auch sonst, denn eine Kette trägt man ja um den Hals. Bei diesen Opferritualen werden Kinder oder sogenannte junge Jungfrauen benutzt, denn die Satanisten und ihre reptiloiden Meister brauchen die Energie dieser vorpubertierenden Kinder für ihre eigenen Zwecke. Geil, am Anfang denkst du noch so, ja, das ist halt ein Fußballtyp, der schreibt das irgendwie. Und so weiter und so weiter und so. Immer bla, weiter Textblock. Du denkst erst, jeder schreibt Absätze. So, ja, die ganze Welt wird irgendwie von der Globalisierung beherrscht und alles. Und jetzt kommt er plötzlich mit Reptiloiden, die Kinder opfern und Menstruationsblut trinken. Das kann, also jetzt mal ganz ernsthaft, das kann doch keiner glauben. Ich glaube nicht, dass ich jemanden davon überzeugen muss, dass ich sehr, sehr viel für möglich halte und auch diesen Esoterik-Fuzis allen möglichen Scheiß zutraue. Aber das muss einfach eine Parodie sein. Oder das muss einfach, das kann keiner glauben. Das kann echt keiner glauben. Ja, das klingt eben sehr stark nach klinischem Wahnsinn, ne? Ja, nein, weiß ich nicht. Das klingt wie einer völlig entglittenen Parodie auf klinischem Wahnsinn. Ich glaube auch, dass die Wahnsinnigen sich sowas nicht ausdenken. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Das hat ja durch Recherchen rausgefunden. Allein diese Mühe. Das ist echt sehr krass. Hier, ne, jetzt einfach in dem nächsten Absatz ist wieder vom Ungeheuer von Loch Ness die Rede. Einfach alles. Und Hugh Jackman. Und vor allem Hugh Jackman. Hier, random Stelle. Ein weiterer Pädophiler ist das ehemalige Parlamentsmitglied von Lester Greville Jenner, der sich in England lautstark für die Belange Israels einsetzt. Ach so. Okay, ja dann. Du hast erst eine Minute fünf lang die Zirkusmusik 10 Stunden laufen lassen. Das ist ein ja, das ist einfach, das wird ihm nicht gerecht. Josef Mengele steht da. Ja, natürlich steht da Josef Mengele. Okay, ein weiterer Random-Stelle. Pindar bedeutet Penis des Drachens. Sein Name behauptet, Arizona ist der Marquis de Libo. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob dies sein wirklicher Name ist oder nur ein weiteres Pseudonym. Es könnte mir... Können Sie mir weiterhelfen? Fragezeichen. Ja... Warte, hat er eine E-Mail-Adresse, wo ich ihm die Antwort schreibe? Nein, interessiert auch keinen. Lass dich behandeln, du Spacko. Wie das sehr oft passiert, verschwand ihr Programmierer allmählich, nachdem ihr Programmierer Josef Mengele in den 80er Jahren gestorben war. Arizona behauptet, dass Pindar, also der Drachenpenis, ebenso wie alle Reptiloiden beim Wechseln ihrer Gestalt sehr mächtige hypnotische Augen habe, den bösen Blick der Legende. Während der Opferrituale wird das Gesicht des Opfers Pindar zugewandt, damit dieser durch den magnetischen Prozess des bösen Blicks im Augenblick des Todes die Seele oder Energie des Opfers stehlen könnte. Daraufhin heiratete Pindar den Holländer Kaas und zusammen werden sie seit jeher in den Niederlagen als Brotaufstrich verwendet. Das kann kein Zufall sein. Darf ich jetzt wieder? Ja, lesen wir noch das Ende. Ein Satanist verging sich dann an der Leiche und dies alles passiert jetzt im Moment in ihrem Land! Oh, wow. Wenn ihr das schreibt, muss das ja stimmen. Also das Satanskapitel endet dann mit einem tollen Gedicht auf Englisch. So I am praying for protection, smoking out the truth, chasing recollections, nailing down the proof. I'll stand before your altar and tell everything I know. I've come to claim my childhood at the chapel of Baby Rose. Was für ein schreckliches Erlebnis wird durch dieses Lied ausgedrückt. Und viele Tausende von Kindern in der ganzen Welt erleben diesen Albtraum heute und jeden Tag. Glaubt noch irgendjemand, dass wir das einfach ignorieren sollten? Dass wir uns vormachen sollten, dass dies einfach nicht passiert? Ist es nicht viel mehr an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen? Zum Beispiel so ein Buch. Ja, das hat bestimmt sehr viel geholfen. Kapitel 4, wo sind all die Kinder hin? Gibt es noch irgendeinen Sinn, das hier weiterzulesen? Das ist halt nicht... Yep. Wir haben ja noch Zeit. Die satanischen Netzwerke sind ein wichtiger Teil der globalen Programme zur Bewusstseinsmanipulation, die dazu dienen, eine Rasse geistloser Zombies, eine große Zahl unbewusst handelnder Mörder, verrückter Amokläufer und Provokateure zu schaffen. Gibt es nämlich auch geistreiche Zombies? Ja. Den denn so? Weiß nicht. Bill Murray! Bill Murray! Menschliche Roboter, geistig manipulierte und kontrollierte Sklaven sind bereits seit Jahrtausenden aktiv und sie sind es auch heute noch. Fritz Springmeier und Cisco Wheeler sagen in ihrer gut recherchierten, ich kann das sehr gut beurteilen, Untersuchung über Bewusstseinsmanipulation. Die grundlegenden Techniken wurden jahrhundertelang in deutschen, schottischen, der Mann putzt sich jetzt die Zähne, warum auch immer, italienischen und englischen Familien entwickelt. Einige Leute behaupten, das ist zu laut, geh raus! Geh selber raus. Ich lese gerade. Ich habe hier einen Reptiloiden, der macht dieses Geräusch. Einige Leute behaupten, dass diese Techniken schon im alten Ägypten und Babylon angewandt wurden. Die Nazis sollen uralte ägyptische Texte studiert haben, um sie für die Manipulation der Deutschen anzuwenden. Wo sind all die Kinder hin? Aber es geht doch keine, ist auch gut, wenn die weg sind. Ja. Rawlings Rees war ein fanatischer Rassist und Förderer der Eugenikbewegung zur Schaffung einer Herrenrasse. Während des Ersten Weltkriegs beschäftigte er sich mit Kriegsneurosen. Er war davon überzeugt, dass man mit den entsprechenden Mitteln neurotisches Verhalten stimulieren und kontrollieren könne. In seinem 1945 veröffentlichten Buch The Shaping of Psychiatry by War schrieb er, die Tavistock-Gruppe habe während des Zweiten Weltkrieges die Existenz des sogenannten psychopathologischen Zehntels nachgewiesen, nachdem ein Zehntel der Bevölkerung durch Vererbung dumm sei. Ich rate mal, wer dazugehört. Diese Leute müssten kontrolliert werden, sagte er, um die zivilisierte Gesellschaft zu schützen und es sei notwendig, die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen, zum Beispiel durch den Einsatz der Psychiatrie, um die Anzahl dieser Leute, die die zivilisierte Welt bedrohen, zu begrenzen, besonders in den rückständigen Ländern der englischen Kolonien. Dies waren die üblichen Methoden der Reptiloiden Arya und Henry Kissinger. David Rockefeller und Adolf Hitler hätten keine schlimmeren Pläne aushecken können. Das stimmt. So, was haben wir hier denn noch stehen? Ich will ja jetzt eigentlich wissen, wo die vielen Kinder hin sind. Weltregierungsprojekt. Ministerium für psychologische Kriegsführung in England. Oh, Himmel, Herrgott, Sakrament. Mind Control durch Trauma. Ja, irgendwie bringt das nichts. Also, wo die Kinder hin sind, erfährt man da irgendwie nicht. Ah, kannst jetzt nicht reden. Ich bin dran. Geh weg. The Round Table. Am runden Tisch sitzen die Bilderberg-Gruppe, der Club of Rome, das Königliche Institut für internationale Angelegenheiten, die Trilaterale Kommission, Europa, Amerika, Japan, das Council on Foreign Relations und die Vereinten Nationen. Ja. Das macht mich irgendwie müde. Komisch. So, kannst du das bitte ausmachen? Ich will jetzt noch einen guten... Du hast doch gerade vorgelesen. Ja, aber ich habe es abgebrochen. Ich erfahre da nicht, wo die Kinder hin sind. Ich habe bei Graue Eminenzen gerade das Blut der Windows gelesen. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn da jetzt Windows auch noch mit reingezogen Natürlich. Wird. So, ich... Was ist eigentlich, wie wurde was über Diana versprochen? Das würde ich gerne mal wissen. Das haben wir schon längst geskippt. Das war im ersten Buch. Jetzt finde ich noch schnell. Oh, hier, guck mal, da ist ein Bild. Die Reptiloiden, symbolisch gefangen in Zeit und Raum. Durch ihre eigenen Illusionen und Einstellungen halten sie sich in der unteren vierten Dimension gefangen. Sie können erst dann entkommen, wenn sie ihre Herzen öffnen. Aber die haben ja so Probleme mit Liebe. Die Reptiloiden brauchen Liebe dringender als irgendjemand sonst. Ist das wahr? Ja. Aber die können das doch nicht ausdrücken, hieß es. So ist es. Okay, ich habe mein Kapitel gefunden. Was denn? Der verwunschene Planet, siehst du die Bilder? Der Schwingungskerker. Freiheit. Wow, das ist echt... Die Besessenheit der Bruderschaft mit Ritualen und Symbolen ist nicht so bizarr, wie es den Anschein hat. Sie belegen den menschlichen Geist mit einem Fluch. Das geht schon seit Jahrtausenden so und es ist sehr wichtig, dass wir dies verstehen, wenn wir uns von der Herrschaft der Reptiloiden befreien wollen. Und genau das tun wir ja gerade. Alles, was existiert... Du musst zuhören, ja, nicht lesen. Alles, was existiert, ist ein Energiefeld, das durch Gedanken und Gefühle erzeugt wird. Was? Ja, das ergibt ja sehr viel Sinn. Also, dass du hier neben mir sitzt, wird durch meine Gedanken erzeugt. Ja, wer hat das nochmal gesagt? Rhonda Birne. Alles, was existiert, ist dieselbe Energie. Die unendlichen Muster erzeugen unendlich viele Formen, ebenso wie sich Wasser als Flüssigkeit, Wolken, Dampf oder Eis manifestieren kann. Stimmt, das sind unendlich viele Formen. Ja. 4. All diese Manifestationen sehen unterschiedlich aus, aber es ist stets Wasser in seinen verschiedenen Formen. Einige Energiemuster manifestieren sich als menschliche Körper, andere als menschlicher Geist, andere wiederum als Vögel, Bäume, Insekten, Wasser, Himmel, Luft und Hugh Jackman. Letzten Endes gibt es keine Trennungen, nur ein unendliches Ich. Ja. Potenziell haben wir die Möglichkeit, mit dem Allbewusstsein, dem unendlichen Geist, den wir als Gott bezeichnen, in Verbindung zu treten. Dieser Gott ist nicht von uns getrennt. Er ist wir und wir sind er. Wir sind ein Aspekt des unendlichen Geistes, ebenso wie Reptiloiden und alles andere, was existiert. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, uns mit dem unendlichen Geist in Verbindung zu setzen. Denn in unserem höchsten Ausdruck ist es das, was wir alle sind. Wir sind wie Tropfen in einem unendlichen Ozean. Wir sind in gewissem Maße individuell, aber zusammen bilden wir ein Ganzes, die Summe der Tropfen. Ohne die Tropfen gäbe es keinen Ozean. Die Frage ist jedoch, mit einem wie großen Teil des Ozeans sind wir verbunden? Wenn es nur ein winziger Teil ist, dann leben wir in einem Kokon oder in einer Eierschale. Wir sind vom unendlichen Potenzial des Wissens, der Liebe und der Weisheit getrennt. Siehe Abbildung 30. Übrigens, hier. Nur eine kleine Information. Die unterirdische Kammer, in wo die Merowinger ihre Göttin Diana opferten, heißt heute Pont und Place de l'Alma. Es ist immer noch eine unterirdische Kammer und an dem Ort befindet sich heute ein Straßentunnel. Am frühen Morgen des 31. August 1997 hatte Diana, Prinzessin von Wales, hier ihren tödlichen Unfall. Zufall? Ich glaube nicht. So, kannst du das Buch jetzt wieder weglegen? Ich muss noch kurz gucken, wer die ermordet hat, aber diesmal weiter. Ach, die Reptiloiden natürlich, meine Fresse. Das könnten aber auch die Rothschild-Juden gewesen sein. Das ist das Gleiche. Nein, nur manchmal. Hier, guck mal, der Schwingungskerker. Da ist so eine Person, eine Frau, glaube ich, in einem riesigen Ei und kann da nicht raus. Ja, das würde ja Kerker durchaus vermuten lassen. Dann führen wir ein Leben, das von der Angst bestimmt ist und von dem wir glauben, dass wir es nicht ändern können. Wenn wir unseren Geist und unser Herz öffnen und uns aus dem Kokon befreien, können wir uns mehr und mehr mit der Unendlichkeit verbinden. Und dann werden wir verstehen, dass wir mehr sind als nur ein physischer Körper, der ein bedeutungsloses Leben führt. Nope. Wir sind ein unbegrenztes Bewusstsein, das diese Welt als Teil einer ewigen Reise der Entwicklung durch Erfahrungen begreift. Siehe Abbildung 31. So, dann ist die nämlich rausgebrochen aus dem Ei. Ja. Gefangen in der Schwingung, dann ist hier Abbildung 32. Das müssen wir. Du, das ist nur halb so lustig, wenn du die ganze Zeit abgelenkt bist. Ich bin nicht abgelenkt. Nein, das ist keine Parodie. Vergiss es. Guck mal, das steht sogar beim Kopfverlag. Welcher dieser beiden Bewusstseinszustände... Was? welcher dieser beiden Bewusstseinszustände ist wohl leichter zu kontrollieren? Die Antwort ist natürlich ganz einfach. Na, kommst du drauf? Kommst du drauf? Kommst du drauf? Die Rothschild-Reptiloiden-Juden, Hitler, Bannern. Die Antwort ist natürlich ganz einfach und das erklärt vieles über die Geschehnisse, die wir im Laufe der menschlichen Geschichte beobachten konnten. Deshalb wurde das Wissen über unsere eigentliche Bestimmung so systematisch unterdrückt. Menschen, die ihre wahre Natur, ihre wahre Macht und ihren wahren Wert verstehen können, unmöglich so manipuliert werden, wie dies mit den meisten Menschen geschieht. Nur indem man der Menschheit dieses Wissen vorenthielt, war es möglich, die Pläne der Reptiloidenbruderschaft über tausende von Jahren zu verwirklichen. Die Schaffung von Religionen und der unoffiziellen Wissenschaft war eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir das, wie wir bereits gesehen haben, kein deutscher Satz, waren dieselben Geheimgesellschaften für diese beiden Irrwege verantwortlich. Oh, Wissenschaft und Religion, beides Irrwege. Übrigens wird hier auch Etikettenschwindel betrieben. Hinten drauf auf den Büchern steht dick drauf, wir gucken das bei dem Buch nachher noch nach. Aber da steht dick drauf, dass er herausgefunden hat, warum Diana ermordet wurde. Mhm. Und hinten in dem Register, ich habe jetzt alle Einträge geguckt, wo von Diana die Rede ist. Und da steht, es wird einfach nur der Name erwähnt, sowas wie ja, so wie Diana. Und hier steht dann am Ende, übrigens, falls man sich fragt, der britische Spionagedienst wurde durch die reptiloiden Blutlinie der babylonischen Bruderschaft ins Leben gerufen. Walsingham wurde zum amerikanischen Botschafter in Frankreich ernannt, um das Spionagenetzwerk auszuweiten. Und es war für mich keine Überraschung, als mir ein französischer Geheimdienstagent mitteilte, dass der britische und französische Geheimdienst ein und dieselbe Organisation seien. Denn England und Frankreich sind ja auch dieselben Länder. Dies machte die Vertuschung des Mordes an Prinzessin Diana natürlich bedeutend leichter. Und jetzt, an der Spitze des Geheimdienstes der ganzen Welt sitzen esoterische Schwarzmagier, die alle für dasselbe Ziel arbeiten, die globale Kontrolle. Ja, ja, da hast du auch deine Antwort. Kannst du jetzt das Buch endlich weglegen? Mach, was ich will, verstehen wir uns. Hör mal, tu das mal bitte weg. Ich will jetzt hier mit dir das... Nee, du musst schon auch aufpassen. Ich muss gar nichts. Ich flippe aus hier. Das macht's. Die Reptilien manipulieren uns von der unteren vierten Dimension, dem sogenannten unteren astralen Schwingungsbereich. Um diesen Planeten zu kontrollieren, müssen sie die Masse der Menschheit auf oder unter dieser Ebene und von allen höheren Ebenen fernhalten. Siehe Abbildung 32. So. Wir machen auch mal einen Link auf das Blog, wo man sich den guten Mann mal an und... Ich glaube nicht, dass der das ist. Ich glaub, doch, das ist natürlich. Siehst du doch. Nee, der hat nicht die gleichen Lippen. Nee, das ist der nicht. Er sieht aber auch noch genauso aus. Das sind alles Parodien. Wenn du Parody eingibst, kriegst du Parodien. Hab ich ja nicht. Doch, hast du. Nein. Du wolltest rausfinden, ob das eine Parodie ist. Nein, aber nicht bei YouTube. Oh, dem geben natürlich auch noch Leute eine Plattform. Okay, kannst du das wegmachen, bitte? Ich will hier gerade das Bild erklären. Da ist die Erde und da sind mehrere konzentrische Kreise außenrum. Einer davon ist schwarz, auf den zeigt ein Pfeil von oben und einer von unten. Da sind zwei lustige Mannequins drauf und einer ist in so einem Beam. Ja, super. Gefangen in der Schwingung, die Reptiloiden halten einen großen Teil des menschlichen Bewusstseins im Kerker der Furcht, des Leids und der Frustration der unteren vierten Dimension fest. Nur indem wir unser Herz und unseren Verstand öffnen, können wir daraus entkommen und uns wieder mit unserem unendlichen Selbst verbinden. Bei all diesen Gefühlen handelt es sich letzten Endes um Angst. Das sind die Gefühle im Schwingungsbereich der unteren vierten Dimension. Sobald wir von diesen Gefühlen beherrscht werden, unterwerfen wir uns der Kontrolle des reptiloiden Bewusstseins. Beachten Sie, dass ich Kontrolle gesagt habe. Ja, solange wir diese Gefühle als Teil der Lernerfahrung empfinden, ist das in Ordnung. Erfahrungen sind wichtig, durch sie erlangen wir ein größeres Verständnis und eine höhere Weisheit. Aber wenn diese Gefühle uns zu kontrollieren beginnen und unser Bewusstsein so in der unteren vierten Dimension gefangen bleibt, kann das reptiloide Bewusstsein in uns eindrängen und unsere Gedankenmuster bestimmen. Die Bruderschaft führt schreckliche satanistische Opferrituale durch, um ihre Eingeweihten auf der geistigen Wellenlänge der Reptiloiden zu halten. Sie versuchen ebenfalls den R-Komplex, den reptiloiden Teil unseres Gehirns, zu stimulieren, der für die Aggression, die Machtgier und andere negative Charaktereigenschaften verantwortlich ist. Was ich hier über die Natur des Lebens sage, ist nicht irgendeine Theorie. Ich kann es beweisen. Wissenschaftler und Forscher in den USA haben nachgewiesen, dass die Emotionen der Furcht ein niedriges Schwingungsmuster, also eine lange Wellenlänge, aufweisen, während das Gefühl der Liebe ein hohes Schwingungsmuster, also eine kurze Wellenlänge, aufweist. Da hat er ja auch so ein Bild. Liebe ist eine kurze, schnelle Wellenlänge, die viele Antennen aktiviert und uns mit allem, was existiert, in Verbindung bringt. Furcht ist eine lange und langsame Wellenlänge und aktiviert nur sehr wenige unserer DNS-Antennen, die uns mit dem Kosmos verbinden. Ich bin entsetzt von der Menschheit, dass der Typ, ich habe jetzt das, was wir im Vorfeld nie machen, um objektiv zu sein, ich hatte noch nie von dem gehört, ich habe den jetzt mal angeguckt, der hat einen Wikipedia-Eintrag und der ist bekannt in der Szene und diese Bücher, diese Scheiße, die wir hier lesen, gehört zu den Bestverkauften, das halten also ganz viele Leute für bare Münze. Und angeblich wird seine Website 600.000 Mal pro Woche angeklickt. Ja, das kann auch nicht stimmen, aber der muss da so eine Art Big Shot sein. Das ist doch unglaublich. Das ist ein bisschen witzig. Das kann doch echt, jetzt mal ernsthaft, das kann doch kein noch so, ich glaube, dass das auch diese Typen auf dieser Esoterikmesse als Quatsch abtun würden. Die sind bereit, alles zu glauben. Nee. Doch. Nee, also das ist so. Also meine Theorie ist ja diesbezüglich schon immer gewesen, sobald ich sowas glaube, habe ich erstens jemanden, auf den ich alle Schuld für alles Elend abwälzen kann und zweitens, ich habe mein Tor zum unendlichen Leben. Weil sobald ich Metaphysik in mein Leben reinlasse und denke, dass es da irgendwas gibt, was ich nicht erklären kann, kann ich mir auch einbilden, ich hätte ein ewiges Leben. Aber irgendwo. Das ist so unzugänglich, das meine ich. Also dieses das ist so unnachprüfbar. Also wenn du irgendwie, sagen wir mal, so eine klassische Trottel-Esoterik, hier so Astrologie oder so, da kommen, glaube ich, die Astrologen dann zu den gleichen Ergebnissen. Wenn du sagst, ich bin dann und dann geboren oder irgend so ein Scheiß. Also da gibt es dann ein System, das in sich stimmig ist, das zwar Quatsch ist, aber in sich stimmig. Aber das hier ist ja so ganz total irre. Also alles, was es gibt, zusammengeschüttet. So, das ist ja auch so braune Esoterik. Mm. So, ne? Das kann auch niemand nachvollziehen. Also, wenn man sich dann. Was heißt das denn jetzt, was der da alles sagt? Das kann man doch. Wenn man jetzt sagt, fass das mal mit deinen eigenen Worten zusammen. Der hat eine E-Mail-Adresse. Ja. Wenn man jetzt einem Schüler die Aufgabe gibt, lies das Kapitel XY und fass das mit deinen eigenen Worten zusammen, das wäre unmöglich. Das wäre eine nicht erfüllbare Aufgabe. Das stimmt nicht. Doch. Ich könnte das zusammenfassen. Nein, das könntest du nicht. Außer, wenn du das wortwörtlich abschreibst. Ich verstehe, was der mir sagen will. Glaube ich nicht. Du lässt dich auch nicht richtig drauf ein. Jetzt kommt nämlich was mit Genetik. Achtung. Der musste seine Fußballerkarriere mit 21 wegen Arthritis beenden. Das war wohl das Kontrollimplantat von den Reptiloiden-Juden, Ashkenazi, irgendwas. Hitler. Brotschild. Brotschild-Amphibien oder so. Maximal Backofentemperatur. Der Autor, Forscher und Archäologe Greg Braden zeigt in seinem Video Awakening to Zero Point, und jetzt pass auf, jetzt kommt es für dich, dass das genetische Material des menschlichen Körpers ein sehr komplizierter Überträger und Empfänger von Schwingungen ist. Durch Experimente konnte nachgewiesen werden, dass, wenn man ein Stück DNS, die genetische Blaupause des Körpers, in eine Röhre mit Elektronen legt, die Elektronen automatisch das Muster der DNS bilden. Mit anderen Worten, die DNS beeinflusst ständig die uns umgebende Energie. Durch unseren Bewusstseinszustand beeinflussen wir die Welt praktisch in jeder Sekunde. Wenn wir unsere Einstellung verändern, verändern wir ein wenig das Ganze, denn wir sind ein Teil des Ganzen. Eigentlich sind wir das Ganze. Fühlen Sie sich jetzt immer noch gering und machtlos? Dr. Kurz? Nein? Er schüttelt den Kopf. In unserem Körper befinden sich Mikroantennen, die sogenannten Aminosäuren. Was ist eigentlich mit dem guten alten monoatomischen Gold? Jetzt im Moment. Mikroantennen, die sogenannten Aminosäuren. die mit der... Ah, da kommen die Chakren, Pimmelchakra. Ja, die mit der DNS interagieren. Braden zufolge gibt es 64 potenzielle genetische Codes oder Antennen, die Schwingungen aussenden oder empfangen. Nein. Kurz gesagt, wir verfügen über potenziell 64 Antennen, um uns mit höheren Schwingungen und Frequenzen in Verbindung zu setzen. Nein, nein, nein, das stimmt einfach nicht. 64, die Zahl hat er daher, dass man mit dem Basentriplett potenziell 64 Aminosäuren kodieren könnte. Also die Reptiloiden wohnen übrigens in der hohlen Erde und der Grund für den Anschlag auf Präsident Kennedy und Diana ist, um Furcht bei den Menschen zu erzeugen. Ah, hier, guck mal, da erzählt er was über den degenerierten genetischen Code, davon hat er vermutlich noch nie gehört. Über 64 Antennen, um uns mit höheren Schwingungen in Verbindung zu setzen, aber er sagt, dass nur 20 von ihnen aktiviert sind. Ja, der hat, glaube ich, selber ein paar Chromosomen zu viel. Ja, aber es gibt mehrere Basentriplets, die für die gleiche Antenne kodieren. Wir beenden dieses Trauerspiel jetzt. Ich muss ins Bett. Okay. Dann machen wir noch einen Schluss. Oh, hier ist noch eine schöne Zeichnung. Das ist wirklich echt krass verrückt. Guck mal, Seele. Also insofern wirklich ein schönes Jubiläum. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so... Also das ist wirklich mit Abstand das Irreste, was wir hatten. Ja, nee, finde ich nicht. Doch. Ich fand das Ernährungsding mit dem Enzymzyklotron noch viel besser. Nee, das ist nicht anders. Ich will den Schluss ja heute mal lesen. Aber du hast die ganze Zeit jetzt gelesen. Nein. Oh. Den Schluss, nur den Schluss. Suftklops. Du musst ins Bett, nicht ich. Ja. Aber was ist das? Ist das hier das? Übrigens aus dem Kapitel, diese Welt ist eine Illusion und wir können sie jederzeit verändern. Nein, wie ich schon gesagt habe, das steht auf der linken Seite immer, immer, immer. In diesem Buch, auf jeder einzelnen linken Seite. Und gegenüber steht jetzt auch. Den Bann brechen. Das ist nämlich das, wir können es verändern. Also, wir leben in einer wunderbaren und interessanten Zeit. Hat er nicht eben noch gesagt, dass die Reptiloiden alle umbringen? Wenn du mir vorhin zugehört hättest, hättest du auch das große Aber gehört. Oder wollen sie etwas mit jeder Faser ihres Herzens? Na dann los, die Welt gehört ihnen. Ja, wir erleben eine unglaubliche, fast unvorstellbare Veränderung und sie können ihren Beitrag dazu leisten. Dazu sind sie eigentlich ja auf diese Welt gekommen. Und sie haben die Chance, es genau jetzt zu tun. Versuchen sie, dies zu verstehen und die vorhandene Situation zu beenden. Einige wenige können die Milliarden nur deshalb beherrschen, weil diese es zulassen. Aber wir müssen das nicht zulassen. Occupy Reptiloiden! Wir können es ändern, indem wir selbst sind und dies auch anderen Menschen gestatten. Schade, dass da nichts über die Dinosaurier drin stand, die irgendwann mal von den Säugetieren verdrängt wurden. Die sind nicht verdrängt worden, die leben jetzt im Inneren der Erde. Die Erde ist hohl. Beherrschen die Welt. Und die Sonne ist kalt. Wer weiß das? Wieder keiner. Ja. Wir können es ändern, indem wir selbst sind. Wir sollten keine Angst haben und wir sollten uns nicht verstecken. Wir sollten uns vielmehr freuen. Warum auch immer. Nehmen Sie Ihren Partner dabei bitte mit. Los geht's! Ein letztes Mal noch. Dabei überspringen wir jetzt diese schönen Anhänge mit den Titeln. Die Windsor-Busch-Blutlinie. Hitler war ein Rothschild. Ich glaube, das sind die einzigen Anhänge, die es gibt. Interessanterweise kommt im ersten Ach, Buch... Ach, wirklich? Was? Steht hier so ein sarkastisches Ach, wirklich? Die Rothschilds sind eine der wichtigsten Blutlinien und das alles soll ein Zufall sein? Hitler war ein Rothschild. Fett gedruckt sogar. Die ganzen lustigen Bilder. Hier, guck mal, eine Straßenlaterne. Das kann kein Zufall sein. Oder das hier, Baphomet, eine beliebtes, diese gehörnte Ziege mit den Flügeln, ein beliebtes Metal-Ding. Also falls jemand dem schreiben möchte oder Neuroleptika empfehlen oder rüde Beschimpfungen schicken möchte, dicke, also D-I-C-K-E, 75150@aol.com. Ich wiederhole nochmal, dicke 75150@aol.com. Du kannst ihn auch anrufen. Meine Güte, mit den Nummern hat man aber auch immer wieder seine Probleme. 01983-566-002. So erreicht man den telefonisch. Man soll den aber eigentlich nur anrufen, wenn man ihm helfen kann und ihm Informationen geben. Aber wir können ihn auch nicht beschimpfen. Das würde ich bevorzugen. Das war's. Wir haben das größte Geheimnis gelüftet, Freunde der Sonne. Freundix, Dix, Sonix. Ich habe nichts viel davon verstanden. Okay, ich fasse es nochmal kurz für dich zusammen. Die Juden-Nazi-Arier-Rothschild-Reptiloiden-Satanisten beherrschen die Welt, aber die brauchen eigentlich Liebe am dringendsten. Was hat das mit Menstruationsblut zu tun? Die brauchen das Menstruationsblut, um in unserer Dimension menschliche Gestalt anzunehmen, weil das von der Mondenergie beeinflusst ist. Ach so. Ja. Und du kannst dich mit allem verbinden, deswegen musst du nur positiv denken und dann können die Reptiloiden dieses, auch lieben. Hier ist dieses ganze Kapitel über Diana, das ist in dem zweiten Buch drin. Das müsste man dann nochmal... Nee, muss man nicht. Muss man nicht. Das geht vor allem... Okay, also wenigstens ist das kein Etikettenschwindel, das muss man zurücknehmen. Das ist ein gewaltiges Kapitel darüber. Über die Göttin und der König. Dann ist es natürlich ein bisschen doch ein Etikettenschwindel, dass das auf dem ersten Buch draufsteht. Da steht nämlich nichts dazu drin. Ja, aber auf dem ersten und zweiten steht das Gleiche. Ja, auf jeden Fall ist sie ermordet worden. Das ist ja wohl klar. Ja, der ist doch ein Geheimagent, der Dicke. Gut, reicht. Ekelhaft. So. Ja, was möchtest du unsere Xörix noch mitgeben am Ende der Jubiläumsfolge? Ja, 25 Mal haben wir das schon. Wer weiß, wie oft das noch möglich sein wird. Man muss mal sehen, was die Zukunft bringt. Wieso? Ich bin immer da und du auch. Nein. Nein. Tja, das kommt davon, wenn man die YouTube-Videos nicht ausmacht. Das dauert ja ewig. Himmel. Ich glaube auch nicht, dass das ein echter Furz war. Das hat jemand mit den Lippen gemacht. Bei anderen hört man, dass sie echt sind, aber bei einigen ja, nicht. Wie auch immer. Das war schlimm. Aber auch lustig. Sehr verrückt und sehr lustig. Ich weiß, ja, wie gesagt, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Ich bin da immer nicht so ganz sicher, ob ich da Mitleid mit diesen Typen haben soll oder die verachten soll. Also ich hätte Mitleid allein wegen dieses drängenden, recht pubertär anmutenden Wunsches, die Welt aufwecken zu wollen, der bestimmt Verzweiflung in ihm auslöst. Aber auf der anderen Seite, wenn er ein 5000-Menschen-Stadion füllt mit seinen bescheuerten Geschichten, dann macht er bestimmt auch ganz gut Kohle, insofern ist... Ich weiß einfach nicht, auf welche Weise ein menschliches Gemütsschiffbruch erleiden muss, um derartig... Also, will man denn in so einer Welt leben? Also, was... Ich glaube nicht, dass das was mit Schiffbruch zu tun hat. Ich glaube, das hat was mit Naivität, etwas glauben wollen und sich in der Metaphysik verhaften wollen zu tun. Nee, das ist zu überladen. Das ist so überfrachtet. Ich glaube, wenn du eine bestimmte Schwelle überschritten hast, dann... Das ist vor allem kompatibel mit allem. Das heißt, egal was... Das sage ich ja schon lange. Egal was, der könnte das ganz nahtlos in sein Ding einbauen. Wenn jetzt zum Beispiel das in den Büchern... Das können alle von diesen Esoterikern. Nee. Doch. Ich habe sogar schon von welchen gehört, dass bestimmte Sachen da keine Rolle spielen oder dass es zum Beispiel keine Hölle gibt oder irgend sowas. Und wenn man jetzt sagt, welche Rolle hat denn die Hölle? Wetten, dass der dann ohne mit dem Wimper zu zucken und nur eine Sekunde zu zögern irgendeine, entweder gibt es das wirklich die Theorie oder der zieht die sich sofort aus dem Arsch und sagt, ja, das ist ein Straflager von den Anunnaki für die irgendwas oder so. Ich glaube, da gibt es einfach so eine Abwärtsspirale und wenn du ein bestimmtes Limit überschritten hast, dann gibt es für dich auch keine Verrücktheit mehr. Ich glaube, das ist auch so ein, wie sagt man? Slippery slope. Nee, so ein Petermann. Mit offenen Armen, so ein sozialer Aspekt. Also der muss keinen ausschließen. Wenn jetzt irgendeiner mit seiner Pet-Verschwörungstheorie ankommt, der vielleicht sagt, ja, ich Also mich treibt vor allem um das, zum Beispiel, dass irgendwie Diana umgebracht hat. Kann er den sofort aufnehmen? Kann er sagen, ja, stimmt, pass auf, ich erkläre dir, wie das wirklich war. Oder dann kommt einer und sagt, aber das ist doch genauso wie Axel Stoll. Homöopathie. Der Axel Stoll hat auch bei allem, wenn dieser komische Mario oder wie der hieß, da irgendwas eingeworfen hat, hat der Axel Stoll, auch wenn er es noch nie gehört hat, ja, der war so sofort ähnlich gesagt, ja, genau das. Ja, ja, und dann, der war so ähnlich, nur da war eben nur ein Bruchteil von diesem ganzen Müll da drin. Also der, ah, der, du hast ja nicht alles angehört. Nee, der hat, die Reptiloiden hat er nie erwähnt, die Reptiloiden hat er nie erwähnt, sondern immer nur irgendwelche Arier oder so ein Scheiß, die in Raumschiffen sind. Also die, naja. Gut, also reicht, ich muss ins Bett. Schön war es nicht. Doch, irgendwie aber schon. Krank dafür. Und dann beim nächsten Mal wieder was anderes. Ja, ihr, liebe Xhörix, hört jetzt noch Head Wound the Pony. Ja. Das habe ich heute ausgesucht. Mit dem schönen Titel Altar of Bones. Niceness. Das sind übrigens sehr freundliche Australier. Ja, das ist eine Tautologie. Das stimmt. Ja, und damit noch einen charmanten Nachmittag. Jubiläums-Wip-Klo! Oh yeah! Oh yeah! Was gibt's zu erzählen? Ich habe heute eine Klausur in Pharmakologie geschrieben, aber das wissen die anderen auch schon. Ich habe gestern eine in Arzneibuchanalytik geschrieben, das wusste noch niemand. Müde. Ich habe bestanden. Das ist sehr gut von dir. Ich auch öde bestanden. Hier noch eine kurze Verbraucherinformation, weil wir die Wip-Club-Leute ja viel lieber haben. Wir sind, wie gesagt, am Freitag in Konstanz. Ja, das stimmt. Wer uns da sehen will, der kann das machen. Genau. Wenn er uns vorher Bescheid sagt. Ja, ja, genau. Und was esse ich denn am Donnerstag, Sonntag mal Schönes? Ich weiß auch gar nicht. Ich habe Nudeln, die drei Farben haben. Und zwar eine Nudel hat drei verschiedene Farben. Nicht Nudeln in drei Farben, also eine grün, eine rot, eine normale Nudelfarben, sondern die hat drei verschiedene Farben und die sind köstlich. Ich esse am Donnerstag Döner Iskender. Mmh. Irgendwann muss ich das auch mal essen. Ja, das ist sehr schön. Tja, dann. Doch nun zu etwas völlig anderem. Death Metal!